Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Und gepflegt ist genau das richtige Wort, wenn ich mir das gerade so angucke. Ich bin der Gregor. Hallo, ich bin Marc Töf. Die meisten kenne ich nicht, aber ich bin ein sehr, sehr cooler Hund. Und ich bin Wolf und ich trage gern Schwarz. Schwarze Spitzenunterwäsche. Schön gefoppt. Ja, wie ihr mitbekommen habt, wir haben uns hier wieder mal wie so oft zusammengefunden, um gepflegt dann von der Backe zu labern, um das mal so schön umzuschreiben. Ich habe mir heute den Wolf und den Marc zusammen hier an den Tisch geholt, weil ich doch ein ganz spezielles Thema heute vorhatte. Boah, der Awesome-Mometer ist direkt um 5000% angestiegen. Oh Gott, ich hoffe, das ist der beste Podcast, der jemals produziert wurde von uns. Ja, speziell trotz TÜVs, also... Sei nicht mal so gemein, Gregor, das ist doch mein Job. Nein, stimmt. Eigentlich hätte ich Trant für so einen Podcast geholt, aber... Ja, wo ist der eigentlich wieder? Ja. Wo ist Trant? Wir bräuchten ihn, obwohl vermutlich würde er doch eh nur sagen, dass er nichts gespielt hat und alles scheiße fand. Ja, ich glaube, in dem Sinne will ich mit Trant einfach neutral einfach so ein paar Soundbites aufnehmen, die ich immer mal reinwerfen kann. Ja? Genau, wir können so tun, als wäre Trant dabei gewesen. Genau, wir haben so einen Button, da steht dann Trant drauf und dann, oh, habe ich eh nicht gespielt, scheiße. Oh, scheiße, nee, das hat mir nicht gefallen. Oh, nee, mal nächste Spiel mal. Gut. Wir haben uns heute zusammengefunden, wer sich im letzten Jahr daran erinnert, ich hatte mit dem 16-Bit-Rollenspiel-Podcast ja schon eine eventuell in Aussicht gestellt, eine größere Serie zu starten über Rollenspiel, Gedöns, Konsolen und so weiter und so fort, weil das ja im Speziellen, sagen wir mal, mein Steckenpferd oder mein Metier ist. Ich habe ein bisschen das Problem gehabt, wie führst du das natürlich weiter, wenn du dann mit Super Nintendo, Mega Drive und so weiter angefangen hast? Machst du das nach Bitzahl? Jetzt kommen die 32-Bit-Rollenspiele, dann die 128-Bit und so weiter und so fort. Das war ein bisschen schwierig. Und eigentlich wäre der logische Schritt gewesen, nach Super Nintendo, nach Mega Drive, jetzt gehst du zur PlayStation hin, weil da ist alles abgegangen, da ist alles abgelaufen mit Final Fantasy VII und so weiter und so fort. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hätten wir eigentlich einen ganz guten und ganz großen Part der Rollenspielgeschichte außer Acht gelassen. Der hat nämlich auf Sega-Konsolen stattgefunden. Yay, Sega-Konsolen. Ja, in der Tat, da gab's ja wirklich eine Menge, ne? Ja, auf jeden Fall. Das haben viele Leute, glaube ich, nicht wirklich im Blick, eben das parallel zu dieser ganzen PlayStation, Final Fantasy, sonst was Ära, die sehr, sehr fruchtbar und natürlich auch sehr qualitativ hochwertig gewesen ist, dass Sega, wie bei Mega Drive schon, einfach gesagt hat, ja, wir nehmen selber das Heft in die Hand und machen einfach mal Konterprogramm hier. Na, wir programmieren selber, wir machen selber Zeug. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir explizit Wolf hier nochmal dabei haben. Aha, deswegen also. Aha. Alle haben sich schon gefragt, aber was macht der Sack denn da schon wieder? Ja, wir haben dich nicht reingelegt, damit du hier zu einem Rollenspiel-Podcast kommst, weil das... So. Was, es geht um Rollenspiele? Ja. Was? Alter, mir wurden Erotik-Games versprochen und ein Porno-Special. Oh, wann kommt das eigentlich, Gregor? Die kommen vielleicht auch nochmal dazu. Ja, da müssen wir nochmal drüber schlafen, miteinander. Oh, ja. Auf die Schnelle habe ich es nicht besser hinbekommen. Bitte keine gemalten Bilder zu diesem Thema. Bitte fordere da nichts am Kontext auf, Gregor. Nein, da hüte ich meine Zunge. Oh. Ich habe speziell Wolf hier jetzt nochmal dazu geholt und natürlich Marc auch, der sowieso als neben mir residenter Rollenspiel-Experte auch den ganzen Japan-Kram bei sich zu Hause stehen hat. Wolf speziell, du weißt, wir haben es ja schon oft ausgeführt, du wie ich auch, wir waren Sega-Kinder damals. Ja, absolut. Also wir haben es ja schon mal kurz angerissen. Es gab eine Phase, da wurde man einfach das erste Mal frühkindlich geprägt auf irgendwas. Bei den meisten war es einfach Nintendo, war es Mario und das NES. Und bei mir durch eine Verkettung unglücklicher oder vielmehr glücklicher Zufälle war es dann halt Sega. Also ich war von Stunde eins war ich einfach Sega-Fan, ohne das jetzt zu reflektieren. Also klar, man hat sich dann eingeredet, dass Sega eigentlich die cooleren sind und die undergroundigeren, krasseren, edgigeren Games hatte. Aber ey, wenn ich damals einen Katalog von Nintendo gefunden hätte, das erste Mal, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich Hardcore-Nintendo-Fan und so bin ich halt Sega-Fan geworden. Ja, also viel mehr steckt da eigentlich nicht hinter. Ja, aber natürlich, ich kann mich auch noch genau dran erinnern. Aber die haben wirklich die cooleren Games. Ja, eigentlich schon. Ne? Es ist natürlich ein gewiss, wenn von dir das jetzt von außen betrachtest, ist das Spektrum an cool, das liegt eigentlich nah beieinander zwischen total uncool und ein bisschen weniger uncool, wie die es damals präsentiert haben. Aber wenn du damals die Ära mitgemacht hast, Sega hatte eben, die waren ein bisschen cooler einfach. Die hatten den Sonic und den Shinobi und die Action und Alex Kidd. Aber nicht, eben nicht den fetten Klempner. Wonderboy, Alex Kidd, ja. Ja, ich meine, nur das Super Nintendo hat ja dann auch Super Pro Protector. Und dann hat man als Mega Drive-Fan aufgezählt, was es aber auch noch Cooles gab, weil man gemerkt hat, dass so in Sachen Coolness Nintendo mittlerweile mindestens ebenbürtig ist. Aber ey, das waren halt damals diese Grabenkriege, das ist ja lächerlich im Nachhinein. Wir haben es in aller Ausführlichkeit sowieso im Mega Drive-Podcast nochmal da erwähnt, weil das war eigentlich das vorherrschende Thema, wie wir damals zu den Spielen gekommen sind. Und innerhalb vom Mega Drive-Podcast natürlich, was mich dazu auch noch gebracht hat, dich hier heute noch wieder einzuladen, war, dass du natürlich im ganzen Spiele-Wirrwarr dort nicht nur Action-Spiele, nicht nur Jump'n'Runs, nicht nur sonst was gespielt hast, sondern auch gelegentlich mal da ein Rollenspiel, ein Strategiespiel in der Form, die du dann gegeben hast. Ja, in der Tat. Ich war sogar, also in den letzten Jahren hat sich das ziemlich gegeben bei mir, so die große Rollenspielleidenschaft, aber damals, so gerade zu Mega Drive-Zeiten, also so Sachen wie Landstalker oder Shining Force, Shining the Darkness und so, das habe ich auch alles extrem krass gespielt. Ich war großer Fan und es ist ja, glaube ich, allgemein bekannt, dass ich jetzt nicht so der ganz große Final Fantasy Fan bin und überhaupt Rollenspiel jetzt nicht unbedingt mein bevorzugtes Genre ist, aber das nicht aus blindwütigem Hass. Ich habe mich nicht irgendwann dazu entschlossen, Rollenspiele scheiße zu finden, sondern wie gesagt, ich habe die früher echt doch schon wirklich sehr intensiv auch gespielt. Jetzt nicht alle, ich glaube, gegen euch beide Kellerkinder kann ich da jetzt nicht mithalten. Ich habe wirklich vermutlich alles gespielt. Also wirklich alles. Ja, aber doch so einen gewissen Background, so was 90er-Jahr-Rollenspiel angeht, habe ich schon, ja. Ich bin vor allem schockiert irgendwie darüber jetzt. Damit hätte ich wirklich gar nicht gerechnet. Echt nicht? Ja, ganz komisch. Nö. Also ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass du so ein Sega-Saturn-Fan warst. Doch, total, ey. Sega ist schon immer der Outsider und Rebell gewesen, was? Ja, das meine ich. Ach, es ist doch eigentlich totaler Blödsinn. Ich meine, klar, irgendwann habe ich mir dann auch das Super Nintendo dazu gekauft und habe angefangen, einfach zu spielen, worauf ich Bock habe. Und da war es nicht mehr wichtig, ob es von Nintendo oder Sega kam. Aber ganz früher, wie gesagt, also man war entweder pro Nintendo oder pro Sega und nichts dazwischen. Ja. Oder tot. Es gab ja auch nichts dazwischen eigentlich, bis auf Ja, aber ich meine, also man hat's wirklich, also kanntet ihr Leute, die ganz entspannt so beides hatten? So, ja, ich habe Super Nintendo und Mega Drive, ist so alles cool. Gab's nicht, ne? Du wurdest ja schon in die Schublade dort gedrängt, einfach weil dir die Eltern nicht alles gekauft haben oder du dir nicht alles kaufen konntest. Und aus irgendeinem Grund hast du dich dafür entschieden, ob du selbst die Eltern angeleiert hast, das zu kaufen oder nicht. Dann warst du eben im Lager drin. Ja, und dann warst du eben Super Nintendo oder also Sega oder Nintendo. Ich sag, Marc, wir haben uns im Detail bei dir unterhalten, speziell im Zelda-Podcast einfach. Wir müssen es nicht immer dann erwähnen, aber natürlich ist es immer dann, weil du altersmäßig ein paar Jährchen dann von dem typischen Gefüge dann hier weg bist. Du hast ein bisschen anders erlebt, diese 16-Bit und sonstige Dortzeit. Wie war dein Verhältnis zu dem Saturn? So, wir sind wieder zurück von der unfreiwilligen Pause. Die Technik streikt heute mehr als sonst. Marc, wir waren gerade dabei, dass du nochmal kurz ausführst, wie hast du den Saturn ein bisschen erlebt? Natürlich ist es kein direkter Saturn-Podcast, aber es wäre interessant zu wissen, eben was du da für einen Kontakt mit hattest. Also ich hatte damals gleich zum Start eigentlich Kontakt damit über einen Videospielladen, den ich in Hamburg hier auch öfter auch heimgesucht habe. Hatte damals aber auch keinen Saturn gekauft, weil wie gesagt, irgendwie PlayStation und so eine Sachen dann eher so mein Ding waren aus Japan. Wofür ich allerdings immer Interesse hatte, waren die ganzen Rollenspiele, die darauf erschienen sind, weil gerade zu der Zeit die meisten Leute auch wirklich Anime super fanden und sehr viele Spiele, gerade mit diesem Anime-Look, dann auf dem Saturn erschienen sind mit tollen Zwischensequenzen. Und ja, das war so mein Einstieg zu der Saturn-Zeit. Und später habe ich mir dann Saturn auch nochmal gekauft und viele Sachen nachgeholt, aber natürlich hat man dann auch nicht die Zeit und Muße, wirklich alles komplett durchzuspielen. Aber wenigstens so die Perlen, nur eine habe ich dann verpasst, aber da kommen wir sicher später zu. Da kommen wir sicher bestimmt dazu. Ey, ja. Du hast ja gerade gesagt, Gregor, das ist kein expliziter Saturn-Podcast, aber auch den Saturn haben wir hier gerade vor uns liegen auf dem Tisch. Wer hat den mitgemacht? Du, Gregor? Ich habe ihn, das ist dein Saturn. Okay, wir nehmen ihn gerade mal in die Hand und ich habe ihn jetzt gerade hier auf dem Schoß und ich finde den irgendwie immer noch geil. Diese viereckige schwarze Kiste, die ist massig, die ist noch nicht mal, Story of Tor 2 ist natürlich. Die ist jetzt noch nicht mal wahnsinnig schön vom Design her, aber ich finde, die sagt einfach sowas aus. Wenn man da diesen schwarzen Saturn da so Thron hat im Regal, das ist irgendwie einfach geil. Und ich finde vom Design her, also wie gesagt, jetzt würde ich auch nicht unbedingt mit dem Preis auszeichnen, aber ich mache mich jetzt noch unbeliebter. Ich finde das Design nach wie vor besser als das von der PS3, die einfach aussieht wie ein großer Drucker. Das Ding sieht aus wie ein Toploader vom Neo Geo, finde ich. Ja, genau. Die Sache ist, der Saturn, den wir hier haben, ist ja auch schon die zweite Revision sozusagen. Also die haben, ja, stimmt, sich, ja, die haben sich nicht besonders so unterschieden. Der andere hatte noch ein bisschen andere Knöpfe und so weiter drauf. Und ich muss auch sagen, hier, ich packe gerade aus, wenn sich das auch hier so knackig anhört. Oh nee, bitte Gregor, lass checken. Das Original, das Original Saturn, den Saturn Controller, den ich als den besten 2D-Controller achte. Ja, immer richtig. Noch. Ich habe ihn gerade in der Hand. Auch hier hat zwei Zeigefingertasten, logischerweise genau. Rechts und links. Sechs genau. Knöpfchen und in der Mitte nur einen Startknopf. Ich fand das Digitalpad immer so. Ja, und ein relativ wabbeliges Digipad. Also genau. Mittlerweile wabbelig. Mittlerweile wabbelig, aber es funktioniert immer noch sehr, sehr gut für Prügelspiele. Also es war lange Zeit gang und gäbe, dass du auf dem Saturn sehr, sehr gute Prügelspielumsetzungen hattest. Das Pad, was wir hier haben, mit den sechs Knöpfen nebeneinander und Mikroschaltern in den L- und R-Tasten, die schön hier klicken. Ja, klick, klick, klick. Klack, klack machen, die auch noch für einen guten Druckpunkt hier sorgen. Das ist das, was beim zweiten Saturn, bei der zweiten Saturn-Revision dabei gewesen ist. Bei der ersten war noch so ein sehr, sehr komisches, klobiges, großes Pad, was Sega dachte, das ist das, was die westlichen Leute gerne in der Hand haben würden und nicht diese guten Pads aus Japan. Ist es nicht erstaunlich, dass Microsoft später mit der ersten Xbox genau denselben dummen Fehler gemacht hat? Du meinst den Anker? Ey, wirklich, also jetzt im Nachhinein so völlig, völlig lächerlich, dass keinem aufgefallen ist, dass das eine völlige groteske Missgeburt von Pad war, dieses Xbox-Pad. Fällt mir gerade wieder auf, wo wir das schöne Saturn-Pad in der Hand haben. Ja, es ist immer, dir kommen dann die Unfälle, die Joypad-Unfälle ins Gedächtnis, wenn du mal wirklich was Elegantes und Gutes hast. Also Sega hat ja auch mit dem Dreamcast-Pad sich ein bisschen wieder wegbewegt, fand ich, von der Qualität her. Die haben dort natürlich dann neue Sachen probiert mit dem Analog-Stick und so weiter und so fort. Aber ich finde es nicht, das Dreamcast-Pad war nicht ganz so komfortabel gelöst wie das Saturn-Pad an sich. Mit dem habe ich sehr, sehr gern gespielt und viele Leute spielen ja auch weiterhin am PC zum Beispiel mit USB-Saturn-Pads, die es mittlerweile zu kaufen gibt. Das sagt schon wieder einiges aus. Es ist ein Qualitätsmerkmal. Ja. Was du vorhin gesagt hast über hier so Sega, coolere Spiele und so weiter, es ist durch die ganze Konsolengeschichte von Sega eigentlich immer sehr auffällig gewesen. Sega war selber als nicht nur als Konsolenhersteller, sondern auch als Spielehersteller so verbandelt mit der Konsole, dass sie sich eigentlich selber gekümmert haben, um den Hauptspieler-Output zu machen. Wenn jemand auf der Konsole dann gute Actionspiele, gute Jump'n'Runs, gute irgendwas und auch gute Rollenspiele gemacht hat, war es Sega. Und das auch gute Arcade-Dinger. Also die Arcade-Umsetzung, die waren hierzulande jetzt vielleicht nicht ganz so hoch im Kurs wie so coole Actionspiele, aber gerade so im Mutterland von Sega, Japan, war das natürlich ein extrem großes Pfund, mit dem der wuchern konnte. Ne? Genau. Also eine geile Arcade-Bibliothek zu haben, das war schon extrem wichtig damals. Genau, und auch noch viel mehr eben als Nintendo, die eigentlich gar kein Arcade-Geschäft nach Donkey Kong damals mehr gehabt haben. Die sind ja komplett dann rübergewechselt. Sega konnte auf ihre ganzen Arcade-Geschichten, die sie auf Mega Drive schon cool umgesetzt haben, einigermaßen cool, sagen wir in den meisten Fällen, also Altered Beast und sowas mal ausgenommen. Na gut, aber gegen die Master-System-Umsetzung war das immer noch Gold. Genau, bis die sich mit dem Dreamcast dann ja angenähert haben und dann exakt Arcade-Spiele dann rausbringen konnten. Der Saturn eben war eigentlich als ein bisschen so ein Mittelding gedacht, dass der einerseits, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, mag, dass der angedacht war als die ultimative 2D-Maschine eigentlich. Das sollte das Ding sein, wo du richtig 2D-Grafik hin und her schieben kannst mit dem Prozessor und große Sprites und hier und da machen. Und dann wurde natürlich durch die ganze Polygon-Geschichte und die PlayStation da ein bisschen was anders gemacht. Deshalb gibt es da ein paar Unterschiede. Aber die Sachen, die speziell für den Saturn gemacht wurden und wo wir jetzt gleich auf die Rollenspiele zu sprechen kommen, die sind relativ einzigartig. Mal einzigartig gut, mal einzigartig total scheiße. Da freuen wir uns besonders. Aber im Größenwald haben wir dort einen speziell von Sega gemachten Spieleoutput, der sehr, sehr eigen ist. Also du hast kein vergleichbares Spieleangebot. Die Saturn-Ära, speziell bei den RPGs, gibt es auch wirklich nur so. Du kannst nicht sagen, guck mal, wenn du den Saturn verpasst hast, dann macht es nichts, weil das hast du auf der und der Konsole auch so erleben können. Es sind recht einzigartige Spiele dort gewesen, die es auch nur dort gab. Und deshalb fand ich, es war es auch wert, dem Saturn hier speziell einen separaten RPG-Podcast zu spendieren. Absolut. Also was du eben noch meintest mit der Nähe zu der Arcade-Hardware oder mit Arcade-Spielen, das war ja beim Saturn damals schon dieses Die Hard Arcade oder die ganzen Virtual Fighter Sachen, die umgesetzt worden sind. Das war damals wirklich so, dass man dachte, meine Güte, das sieht ja wirklich aus wie in der Spielhalle. War natürlich nicht so, aber es war nah dran. Ja, genau. Es kam so nah dran, dass du, wenn du es dir gekauft hast und ein Wochenende lang gezockt hast, dann hast du eigentlich vergessen, dass es jetzt nicht original wie in Arcade aussah. Aber das war schon, das kam so nah dran, dass man das echt einfach so hinter sich lassen konnte und das dann genauso geil fand wie in der Spielhalle. Ja, und wir alle haben uns ja in japanischen Spielhallen aufgehalten. Natürlich, die ganze Zeit. Tag und Nacht. Vermutlich wurde ich sogar dort gezeugt. Da bin ich auch geschlüpft damals. Genau, ja. Aus meinem Ei. Hey, Rollenspiel. Tut mir leid, verpasst. Coin nachwerfen. Lass uns mal auf die eigentlichen Spiele dann selber hingehen. Ich hatte mir eine kleine Liste gemacht und in meinem Regal gewildert, um dort mal Sachen anzugucken. Ich würde gerne einsteigen mit dem ersten Saturn-RPG, das es gegeben hat und gleich mit der größten Grütze, die wohl je erschienen ist. Ich habe es hier in der Hand. Übrigens, ich finde immer noch, auch wenn die schon nah am Zerfallen sind, diese Pappverpackungen von Saturn haben was gehabt, ne? Diese großen. Ja, diese hochkantigen, die irgendwie überhaupt keine normale Form so hatten. Also irgendwie, man hat ja, also für DVD, obwohl, hat das ungefähr die Dicke von einer DVD-Packung? Ein bisschen. Schon so etwa, ne? Ja. Aber es war schon relativ ungewöhnlich. Aber auch da, von wegen, da sind wir nochmal beim Punkt Coolness, wie auch schon die Mega Drive-Spielepackung, die primäre Farbe hier ist schwarz. Das wirkt einfach erstmal cool. Mit so einem silbernen Sega Saturn-Schriftzug noch drüber. Also auch wenn nichts Gutes drin war, aber so von der Aufmachung erstmal war es schon cool. Und nichts Gutes drin trifft auf jeden Fall auf, ja, wohl das schlechteste Rollenspiel der 32-Bits oder Ära oder der 90er Jahre fast zu. Virtual Highlight. Virtual Highlight, kein Highlight, muss ich sagen. Boah, Alter, den hast du doch vorher aufgeschrieben, gell? Ja, natürlich. Aus dem Phrasenschwein direkt mit rausgeholt. Virtual Highlight habe ich mir speziell nochmal geholt. Das habe ich mir damals nicht direkt zum Start gekauft. War eins, was ich im Regal immer gesehen habe, aber einfach, weil ich danach gehört habe, wie schlecht es ist, mir für die Sammlung nachgeholt für ein paar Euro 50. Ich kann es nicht zusammenfassen, ich kann es nicht in Worte fassen. Habt ihr das Spiel mal gespielt oder gesehen? Also ich weiß, was Virtual Highlight ist, habe es allerdings selber nie gespielt. Ich habe jetzt gerade die Packung in der Hand und gucke mal auf die Screenshots hinten. Und wenn ich die mir anschaue, weiß ich auch sofort, warum ich es nie gespielt habe. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber du hast es ja gekauft und gezockt, Gregson. Ja. Aber also auch wenn es dir fast die Sprache versteckt, aber schilder doch mal so deine ersten Eindrücke, als so ganz jungfräulich damals dieses Spiel eingelegt und zum ersten Mal angemacht hast. Was ging dir da durch den Kopf? Was ist das für ein Spiel? Ich sag dir einen Satz, der fasst es gut zusammen und Marc wird dann weiter ausführen. Virtual Highlight ist das Pit Fighter der Rollenspiele. Oh, das ist natürlich eine harte Aussage. Das trifft das aber wirklich ganz gut. Autsch. Wie das, ja, also wie gesagt, ich hab's nie gespielt, deswegen erklär mir doch mal, Fühl mal ein bisschen aus, was Marc, ist denn im Spiel los? Also das ist ein Third-Party-Rollenspiel, kann man sagen. Und das Erste, was dann auch mehr so in diese 3D-Optik ging, sieht aber wirklich aus wie digitalisiert. Oder ich weiß gar nicht, ob das wirklich digitalisiert war. Doch, es war auf jeden Fall, diese Highlight-Sachen waren in den alten Konsolen, davon sind, glaube ich, nur eine Handvoll in den Westen gekommen, solche Top-Down-Spiele. Typisch ein bisschen Zelda-isch haben die ausgesehen, dass du mit einem kleinen Sprite hin und her läufst und Sachen kaputt machst und in Dungeons dann herumlaufen kannst. Für Virtual Highlight haben sie das alles in die 3D-Perspektive verfrachtet und mit digitalisierten Pitfighter-like-Charakteren aufgenommen. Also die haben wirklich Schauspieler dort gehabt, Pitfighter, Mortal Kombat, wie man es kennt, aufgenommen und dort in der 3D-Fantasy-Umgebung dort verbaut, die zusätzlich zu den ultra hässlichen selber digitalisierten Figuren ungefähr mit einer Framerate von so 5 Frames per Sekunde oder sowas sich dort bewegt. Also es war unglaublich ruckelig und pixelig. Unglaublich ruckelig, unübersichtlich. Die Animation, obwohl die dann so gecaptured waren, hat sich ungefähr angefühlt, als ob da gerade der Hauptcharakter gerade ganz dringend auf den Pott muss und so herumläuft die ganze Zeit. Also ich sehe als Spieler die ganze Zeit meinen Dödel-Charakter da von hinten. Also ich gucke ihn quasi die ganze Zeit über die Schulter. Du guckst ihm über die Schulter. Das war so, also klassisch richtig Third Person, obwohl dadurch, dass alle Charaktere und so weiter dort natürlich feste Bilder gewesen sind, die aufgezeichnet sind. Du drehst dich um die Charaktere, aber die Charaktere drehen sich nicht mit, weil du hast ja nur die Vorderansicht aufgenommen. Ja. So wie bei den Saturn-Umsetzungen von zwei, ich glaube hier indizierten Shootern, die wir jetzt nicht nennen dürfen, aber da war es ja genau. Es ist ein sehr, sehr merkwürdiger Effekt gewesen. Eben du läufst um einen Grabstein auf dem Friedhof rum und du siehst immer nur die Front dieses Grabsteines und die Gegner genauso. Das ist echt so geil. Und die Auswahl zwischen Gegnern, so komische Blobs, die zwar in jedem Spiel gewesen sind, aber auch ganz schlimm fand ich die, man sieht es hier auf dem Screenshot ganz oben auch ganz gut. Es war so dämlich, ein Baum mit dicken Zähnen. Ja, stimmt. Ich sehe hier den Hauptheld, der gerade eine Axt schwingt und davor steht wirklich so ein Baumstumpf mit großen Zähnen und es sieht wirklich sehr grau und pixelig und furchtbar aus. Aber hatte das nicht ein ganz besonderes Feature, was das Spiel unterschieden hat, oder verwechsle ich das jetzt? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich habe es nicht so weit gespielt, dass ich überhaupt die Feinheiten des Spiels da mitbekommen habe. Aha, hast dir aber ein Urteil gebildet. Ey Gregor, dass du immer alles als Tatsache hinstellen musst. Sag mal bitte Immo immer vorher, ja? Immo. Oh Gott, jetzt kriege ich nach Kingdom Hearts, kriege ich jetzt die Virtual Highlight Todesdrogen. Von allen beiden von Fans. Von einer verwirrter Seele. Ja, aber das stimmt schon. In dem Spiel, das war wirklich, also die Animationsphasen, das war, als wenn du Daumenkino hast und immer zwischen jedem Bild fehlen irgendwie 50 Bilder dazwischen. Das war sehr, sehr schlimm. Nur damals hat man sich das halt eingebildet, weil es was Neues war. Man kannte eigentlich nur Spiele, die so die typischen Top-Down-Sachen waren. Und das war dann in 3D. Und das hatte irgendwie von der Optik auch so ein bisschen diese PC-Nähe. Ohne allerdings der Qualität zu entsprechen. Ja, ich meine, prinzipiell ist die Idee nicht schlecht. Also heutzutage ist 3D, ja, haben wir uns ja völlig dran gewöhnt, ist jetzt kein Feature mehr. Aber damals so ein 3D-Rollenspiel und dann noch mit echten Schauspielern und jetzt weg von, ist jetzt nicht böse gemeint, aber von nee, so Knuddel-Zelda-Optik, ist ja auf dem Papier hätte es ja richtig geil auf werden Papier können. Hätte es auch gut werden können, also lass uns auch hier keine Ewigkeit mit Virtual Highlight machen. Nee, mal. Aber was ich meinte, war es nicht dieses Spiel, was sich immer wieder neu zusammensetzt bei jedem neuen Schritt? Achso, ja, ich die, das stimmt. Darauf stimmt. Wollte ich hinaus. Achso, das stimmt. Wenn du spielst, es dann immer wieder neue Dungeons. Genau. Ja, genau. Wenn du das Spiel startest, kannst du dir aussuchen, generiere Welt zufällig. Ja? Ja, das ist auch schon so, wenn das Spiel dir super. Sagt, ach, mir war egal, ich mach's einfach alles von vorne hier. Stimmt, du kannst die Spielumgebung random generieren lassen. Es gibt ja sogar Zahlencodes, ne, wenn du das dann machst und du kannst dann die Spielewelt mit deinen Kumpeln austauschen, die du dann generiert hast. Ob du dann, cool. Ja, was hast du heute gespielt? Ja, XY34C-17. Oh ja, da war ich auch schon. Geil, ne? Cool, kannst du eine langweilige, hässliche Scheißwelt gegen eine andere tauschen eben. Von deinem aber, Kumpel. Aber da siehst du auch, es... Natürlich, du würdest denken, wenn du zufällig generieren kannst, das macht dir dann unendliche Optionen offen. Für mich klingt das dann so, die haben nicht gewusst, wo sie vorne und hinten anfangen können, haben alles einfach, ach, klatschen wir alles zufällig zusammen. Da lohnt sich eh keine Arbeit, da zusätzlich zu machen. Ja, es klingt, es ist auch hier wieder eine sehr gute Idee, sollte man meinen, aber letztendlich läuft es ja doch nur darauf hinaus, dass mal hier ein Schlüssel liegt und beim nächsten ja, Start absolut. Liegt der Schlüssel und, dann halt woanders. Und aber der Friedhof ist im Nordwesten ist ja und dann einmal ja, genau. im Südosten. Aber gut, aber das funktioniert heutzutage auch noch. Das darf man nicht vergessen, dass manche Leute gerade diese Dungeon-Grind-Sachen irgendwie auch spielen. Ja, es ist ein bisschen anders natürlich. Also das ist leider ein sehr ambitioniertes, aber leider in die falsche Richtung gegangenes Projekt gewesen. Und ich habe böse Zungen über Game One auch behaupten. Wahrscheinlich. Ja. Ja, deshalb bezeichnen wir schlechte Folgen dann, die wir als schlechter achten, als unser persönliches Virtual Highlight. Oh, wieder eine Virtual Highlight-Folge. Ja. Oh. Ich habe es jetzt nach vorne nur mal gepackt in den Podcast. Schon guter Einstieg. Das war das erste Rollenspiel, was für den Saturn es zu kaufen gab, auch in der Wann war das? Das war relativ früh zum Release. 95. Müsste es gewesen sein. Ja. Und man hätte nicht denken können, dass nach so einem crappy Einstieg da was kommt. Bevor wir es verlassen, wir gehen gleich zu den coolen Sachen über. Ich habe gerade ein bisschen das hier überflogen. Ich lese einmal kurz den Klappentext vor. Oh ja, ja, ja. Also stellt euch vor, ihr habt 150 Mark, die ihr ausgeben wollt und steht im Regal, vom Saturn-Regal, nicht im Saturn, von dem Regal mit dem Saturn spielen. Wir wollen hier keine Schleifwerbung machen. Es gibt auch noch andere schöne Märkte in Deutschland. Und liest Media dann Markt. Tödliche Bäume, Drachen des Verderbens und geifernde Zombies bevölkern dieses magiegeladene, actionhaltige Abenteuer. Erforschen Sie die hyperrealistische 3D-Fantasy-Welt zu gespenstisch schönen Klängen. Springen Sie durch verschiedene Dimensionen, sammeln Sie mächtige Waffen und geheimnisvolle Gegenstände, doch vergessen Sie vor Staunen nicht, sich Ihrer bizarren, wundersamen Gegner zu erwehren. Oh Gott. Der unglaubliche Landschaftsgenerator zaubert bei jedem Neubeginn ein anderes Abenteuer für wahre Helden. Guck, damals war es der Landschaftsgenerator, heute ist der Landschaftssimulator. Ja, absolut. Zieht mir die 150 Mark aus der Tasche. Ich gebe auf. Ja. Also ich finde, ich weiß gar nicht, was du hast, Gregor. Das klang total geil. Also ein Hammer-Feature, was ich noch nie vorher gehört habe, nach dem anderen. Absolut, Fantasy-Welt, ja. Gegner und bezaubern schöne Klänge. Also es gibt wahrscheinlich wirklich jetzt den Virtual Highlight-Fan, der schon hier die Briefe schreibt und mit Arsen kurz dann auskleidet, die Briefumschläge, die er an uns schicken will. Ja, sagen wir jetzt nichts zu. Also, mein Gott, es gibt auch Michael Bay-Fans. Man kann nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Man kann nicht auf jeden Rücksicht nehmen, leider. Es gibt schon wieder. Entschuldige, meiner Meinung nach. Ja, ja? Richtig, natürlich. Ja. Das war jetzt nicht wertend gemeint. Ja. Nach Virtual Highlight hätte man sich nicht gedacht, dass da echt noch viel das, es war kein guter Einstieg, dass da noch echt viel dann kommen kann. Aber was Sega zum Glück sich dann auch selber auf die Fahne geschrieben hat, war ihre eigene große Rollenspielserie, die schon auf dem Mega Drive dann etabliert wurde, mit sehr, sehr vielen und auch teilweise sehr, sehr guten, mal ein paar mittleren, aber auch meist sehr, sehr guten Einträgen auszukleiden, die Shining-Serie. Yeah, da bin ich ja glühender Fan von gewesen. Das, ich muss das ja auch immer wieder erklären, wenn mich Leute fragen, warum ich irgendwie jetzt mittlerweile auf Final Fantasy und sowas keinen Bock mehr habe und das immer so ein bisschen als Japano-Gedöns abtue und immer kritisiere, dass das überhaupt kein Rollenspiel ist, dass man nur von einer Zwischensequenz zur nächsten geschickt wird. Und was ich da auch immer an Kritikpunkten habe, aber Shining, diese ganze Serie fand ich auf Mega Drive schon extrem geil. Also gerade Shining Force, Shining in the Darkness hat mich jetzt nicht so gekickt. Das war eher das richtig in Dungeons rumlaufen. Genau, das in dieser so in, Blood Witch und Dungeon-Dings. Ja genau, in Ego-Sicht bist du da halt durch so ein Pixies-Dungeon gerannt, hast Monster weggehauen, hast gegrindet und irgendwann hast dann irgendwie den bösen Erzmagier besiegt und die Prinzessin gerettet. Und der nächste Teil, also der nächste inoffizielle Teil war ja Shining Force. Mhm. Und das war eigentlich weniger Rollenspiel, sondern vielmehr so, ja, Strategie. Rundenbasierte, so wie Final Fantasy Tactics oder Ogre oder so. Ne? Ja, also für die Leute, die in Japan nicht unbedingt unterwegs gewesen sind und die Fire Emblem Spiele gekannt haben, das war eigentlich die Geburt des Strategie-Rollenspiels. Ja. Und auch, obwohl auch komplett anders als so, wie wir es heute kennen. Also wirklich Rollenspiel mit herumlaufen und Leute rekrutieren und in Städten mit anderen Sachen reden. Das gibt es mittlerweile bei Strategie-Rollenspielen ja nicht mehr wirklich. Es ist immer noch ein sehr einzigartiges Erlebnis gewesen. Und was die Shining-Serie, wie du gut ausgeführt hast, Wolf, immer ausgemacht hat, war, es war ein Label eigentlich. Ja. Es waren nicht immer Spiele, die sich gleich gespielt haben. Es waren Spiele, die zu einem gewissen Genre du dazuzählen kannst, ob 3D-Dungeon-Crawler, ob Strategiespiele, ob irgendwas. Und von dieser Shining-Serie gab es drei große Spiele, die auch jeweils ein eigenes Genre repräsentiert haben auf dem Saturn. Das erste können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Das ist auch das schlechteste von den ganzen Shining-Spielen. Das war auch ein sehr früher Saturn-Kauf von mir. Den habe ich, man sieht auch an der kaputten Packung, ne, das war das einzige Exemplar, was ich in Hamburg hier gefunden habe. Hast du es irgendwie aus der Hand gerissen? So einen kleinen, dicken... Ich kann mich sogar daran erinnern, ich habe es zur Uni-Zeit damals gekauft beim Toys R Us. Irgendwo, wo machst du schon wieder Werbung? Ja. Ey, du wirst doch geschmiert, du Arsch. Natürlich. Weil die Mikros hier haben. Also, Shining Wisdom war ja das erste Spiel. Shining Wisdom, habt ihr es gespielt? Könnt ihr ein bisschen ausführen? Ich hab's gespielt. Ich fand das halt irgendwie gar nicht so schlecht. ja, gut, aber das ist wahrscheinlich aber auch, weil das, wie du es eben schon gesagt hast, dass die Shining-Serie eigentlich so der Deckmantel war für verschiedene Genres auch. Mhm. Also, und das ist halt so eigentlich der nächste Verwandte, den die Shining-Serie zu Zelda hat. Also ich habe jetzt gerade die Spielepackung und bevor ich mal meine erste instinktive Reaktion auch offen auf das Artwork hier ausführe, gucke ich mir die Screenshots an und ich würde spontan sagen, das spielt sich so wie Zelda, oder? So von schräg oben, so lustig, oder? Ja, genau. Es hat einen ziemlichen Zelda-Charakter gehabt. Ich glaube, es müsste auch mit das erste Zelda-mäßige Spiel von der Shining-Serie gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es ein Äquivalent auf dem... Nee, das war das erste Spiel, was genau diese Richtung eingeschlagen hat. Leider fand ich, also du kannst gerne ein bisschen ausführen, warum es dir so sehr gefallen. Ich bin damit nicht so wirklich warm geworden mit dem Teil, weil einerseits die Grafik hat ein bisschen probiert durch viel Renderzeug. Ne? Rendern ist ja damals cool gewesen, Mitte der 90er, und gerenderte Affen und gerenderte Figuren und sowas, die sahen mir alle leider trotz der Saturn-Umgebung immer ein bisschen hässlich aus. Wer auf der PlayStation 1 auch ein sehr, sehr frühes Rollenspiel dort gespielt hat, Beyond the Beyond hieß das ist vom gleichen Hersteller, Camelot. Das ist Beyond the Beyond? Beyond the Beyond. Beyond the Beyond, ein ganz, ganz komischer Name, Beyond the Beyond. Beyond the Beyond gespielt, und das ist von den gleichen Leuten, die dann eben Shining Wisdom gemacht haben. Und Shining Wisdom, es hat ein bisschen wie ein Zelda-Klon eben ausgesehen, hat ein bisschen mehr Story noch gehabt als Zelda, aber ich fand immer so, das Kampfsystem und die Rätsel waren nicht so ganz nah dran. Es hat mich ein bisschen mehr an Story of Toy erinnert, aber das ist ein anderer Punkt, den wir später angehen werden. Ja. Also, ich habe jetzt gerade mal die Spielpackung hier und vielleicht geht ihr mal auf Google Bildersuche oder möglicherweise hat es eine oder andere im Regal. Ich werde einfach Trailer verlinken. Genau, und oder so. Und auf jeden Fall, und ich sehe jetzt halt dieses Artwork und da ist irgendwie ein... Das ist nämlich, da sind wir wieder beim Schlagwort Japano-Gedöns, den ich nicht mehr ertragen kann. Also das ist, ich sehe ja irgendwie so einen kleinen Jungen in so einer Ritterrüstung und dahinter so eine großbusige, langbeinige Anime-Schlampe mit Und wo ist dein Problem? Augen. Schlampe. Mein Problem ist, dass ab einem gewissen Punkt, und ich will es jetzt gar nicht den Spielen oder diesem Grafikstil selbst vorwerfen, aber für mich persönlich, irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. So. Also vielleicht liegt es auch wirklich daran, wenn man so in den 80ern, 90ern aufgewachsen ist und auch in diese Art von Spiele reingewachsen ist, hat es bei mir nicht den Effekt gegeben, dass ich davon dann lebenslang Fan war, sondern dass ich irgendwann das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll davon. So wie viele Leute heutzutage vielleicht vom nächsten Call of Duty oder von Weltkriegsshootern oder so. Also bei manchen Leuten stellt sich halt ein gewisser Sättigungseffekt ein und Shining Wisdom, so allein vom Grafikstil, ist für mich das perfekte Beispiel. Ab da war es für mich halt irgendwie vorbei. Das ist mir zu bunt, zu knuddelig und auch also ich habe einfach nicht das Gefühl, so mein erster Eindruck ist jetzt nicht, dass irgendjemand da sich hingesetzt hat und wirklich mal was Einzigartiges machen wollte und wirklich mal versucht hat, ob man dem Ganzen nicht mal neue Impulse geben kann oder uns mal ein Abenteuer präsentieren kann, was man so noch nicht erlebt hat. Hier auch mal ganz kurz der Klappentext, das sind nur 4 Zeilen, ich lese mal kurz vor. Den Titel Ritter des Reiches hast du von deinem Vater geerbt, aber hast du ihn auch verdient? Erweise dich deiner würdig und rette die Prinzessin aus Klauen von Pasort. Ehrlich, ey, Alter, da schlafen mir die Füße ein. Ja, aber das ist doch auch das, was Sega immer probiert hat. Die mussten halt auch mit Nintendo mithalten in bestimmten Belangen und hatten halt nicht so ein Spiel. Also bis dahin natürlich ja, Soleil schon, oder so war. Aber ich meine, guck mal, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Zelda-Fan. Also nach Ocarina of Time habe ich aufgehört, das zu zocken. Und Majora's Mask fand ich persönlich, also ich stehe nicht auf so Zeitgeschichten innerhalb eines Zeitlimits. Aber man muss halt. Du meinst wie Lost? Nein, keine Wunden aufreißen hier. Ja. Knüppig. Wenn wir jetzt hier persönlich werden, Marc, mit deinem kleinen Glied sitzt du hier neben mir, dann können wir gerne so weiterreden. Nein, ich meine, ich wollte gerade sagen, auch jetzt Majora's Mask zum Beispiel hat ja wenigstens probiert, irgendwie mal was Neues zu machen, so weißt du, mal einen neuen Geschmack reinzubringen. Hat dem einen nicht so gefallen, aber zumindest kann man denen nicht vorwerfen, dass sie immer und immer und immer wieder dasselbe nachkauen. Und genau dieses Gefühl hatte ich aber bei so einem Spiel wie Shining Wisdom. Das ist halt von schräg oben, soll aussehen wie Zelda. Du bist halt ein kleiner Rittersjunge, musst die Prinzessin retten, da gibt's einen bösen Zauberer, findest irgendwo ein Schwert. Ey, das ist jetzt nicht unbedingt wirklich nur dieses eine Spiel, an dem ich es festmache, aber das war so für mich der Moment, wo ich echt dachte, okay, das habe ich jetzt einmal zu oft gemacht. So, es muss irgendwie auch was anderes geben. Zumal eben, wie du gesagt hast, Gregor, vorher stand ja Shining in all seinen Genre-Varianten, das war ja halt so ein gewisses Label, das war ein Qualitätsmerkmal, Shining. Und dann kam so ein Shining Wisdom, was halt so ein halbgarer Zelda-Abklatsch also, war. Und das fand ich persönlich sehr enttäuschend. Vielleicht fand ich es deswegen auch so scheiße. Weißt du, man muss zur Verteidigung dann von Sega in dem Fall dort sagen, wie gesagt, ich bin mit dem nicht warm geworden, Marc hat es dementsprechend gemocht und so weiter. Wir haben hier gerade technische Probleme, hier kommt ein, ja, hier kommt ein Mitarbeiter rein. Ein Asiate und klaut uns das Equipment. Ein Asiate. Ein Asiate braucht mach den... bitte das nicht mit den Fingern so. Oder? Okay, aber bringst du uns den Popschutz dann wieder zurück, wenn du ihn benutzt hast, Ian? Ja. Nein, sagt er. Dann ist er wahrscheinlich auch viel zu klebrig, könnte ich mir vorstellen. Also ich kriege immer Absagen, wenn ich das sage, aber wollen wir es nicht ohne Popschutz einfach machen? Marc, ist das okay für dich? Ja, klar. Ja, alles klar. Für deine Mutter der Rosettenwitz von vorhin. Ne? Ja, hervorragend. Zur Ehrenrettung um... Gott im Himmel, ich muss hier raus. Ja. Von Sega, zur Ehrenrettung von Sega, um das einmal kurz zusammenzufassen. Shining Wisdom war eigentlich ein Spiel, was sie eigentlich nicht in den Westen bringen wollten. Also die haben das aus quasi Verpflichtungen in Japan rausgebracht, um eben was zu haben, was vielleicht ein bisschen mit Zelda konkurrieren kann. Vor allem auch in die Bresche zu springen. Nintendo hat sich eh viel, viel Zeit gelassen, bis sie mit Ocarina of Time da angekommen sind. Und ich bin damit nicht warm geworden. Du magst deinen Spaß gehabt haben, Marc, aber ich glaube, du würdest es nicht eben auf ein Highlight in Richtung Zelda oder Landstalker. Nein, auf erzählen. Keinen Fall. Aber das war halt, die guten Sachen waren irgendwie rar gesät. Genau. Ich war eben ein bisschen enttäuscht. Ich habe durch die Erwartungshaltung eben, Shining muss für mich eigentlich ein ganz geiles Spiel dann sein. Ja, genau. Das und die Erwartungshaltung, die geweckt wurde, konnte mit Shining Wisdom leider nicht wirklich gedeckt werden. Das sollte aber auch relativ schnell dann mit eben zwei Titeln, die dem Shining-Namen meiner Meinung nach auch wirklich würdig sind. Ich würde mit dem ersten hier reingehen. Wolf, du hast die ersten beiden auf dem Mega Drive gespielt. Der dritte Teil, eines der seltensten Spiele auf dem Saturn. Ich gebe es dir in die Hand. Ey, ja, Shining Force 3. Ich habe es jetzt gerade hier in Hand. Und das ist die deutsche Version? Lustigerweise, ja. Das ist die, das ist die deutsche, die europäische Version, ja. Also Shining Force 3 war wirklich so, das bis dato der Höhepunkt der gesamten Shining Force-Reihe. Das war wirklich das Beste aus Teil 1 und 2 vom Mega Drive damals noch zusammengepackt. Das war natürlich irgendwie dreimal so groß wie jetzt der zweite Teil. Es hatte irgendwie fünfmal so viele Charaktere. Die Story war natürlich noch epischer. Also das erste Mal Shining Force auf dem Saturn, da wollten sie natürlich richtig zeigen, was die Serie drauf hat. Die hat so richtig reingehauen. Obwohl ich muss ja zugeben, auch hier, ich habe gerade die Packung in der Hand und gucke aufs Artwork. Und das ist natürlich irgendwie auch schon sehr, aber sehr, es ist, sehr, aber sehr es ist japanisch. Natürlich, also, es ist natürlich, wie kommt's nur? Ja, wie kommt's denn? Nee, aber ich meine, und da hat es mich nicht genervt. Ich dachte, okay, das ist halt Shining Force. Da habe ich es billigend in Kauf genommen, aber bei Shining Wisdom nicht. Ich bin doch echt ein blasiertes Arschloch. Ja, aber jeder kann ja das so finden, wie er mag, dann dort sonst. Deiner Meinung nach, ne? Genau, meiner Meinung. Nee, ich kann mich echt erinnern, als Shining Force 3, als ich es endlich hatte, das ist, wann kamst du überhaupt raus? Du weißt, hier 97 muss es gewesen sein, ja. Dann werde ich es auch vermutlich in dem Jahr oder spätestens ein Jahr später dann irgendwie im nächsten Sommer dann gespielt haben. Und ich weiß auch noch wirklich, wie. Das war nämlich so 2 Wochen komplett durchsuchten. Ich war echt gar nicht draußen. Ich saß nur vom Saturn. Ich habe, ihr werdet es kennen, so bis 4 Uhr morgens zocken, ins Bett gehen irgendwann, so bis 1 pennen, 12, 1, auch mal aufwachen, halb 2. Und dann weiterspielen. Genau, aufwachen, einfach Saturn wieder anmachen, weiterspielen. Ganz, ab und zu hast du dir mal Spaghetti gemacht oder so oder irgendwas in die Mikrowelle geschoben. Ey, und so hast du deine so 2 Wochen deiner Sommerferien verbracht und ich fand's voll geil. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Gesellschaft und Freundeskreis wird überschätzt. Also kannst du einmal kurz, also wir haben ja schon gesagt, was die Shining Force Spiele für eine Art von Spiel sind. Das sind eben Strategie-Rollenspiele. Was hatte sich bei Shining Force 3 für dich, gab es irgendwas, was die da geändert haben oder gut gemacht und besonders gemacht haben, dass sich dich so gefesselt hat über die 2 Wochen gegenüber? Oder was einfach, es war eben Shining Force und ein gutes Shining Force und das war es, was es war? Also ich glaube, es war ein Mix aus beiden. Zum ersten ist natürlich, war die Technik damals beeindruckend. Also das war jetzt noch nie der absolute Überhammer, so grafisch, aber gerade wenn der letzte Shining Force Teil, war jetzt Shining Force 2 auf Mega Drive und da konnte man ja schon doch eine deutliche Qualitätssteigerung sehen. Das war jetzt halt 3D, so mit Polygonen und das war geil animiert, du hattest noch mehr Kämpfer auf dem Bildschirm. Also das, klar, hat erstmal gefesselt, dann überhaupt, dass es ein weiterer Shining Force Teil war. War schon mal geil, da kann man nicht so viel mit falsch machen. Und ja, ich muss wieder mal eine Außenseitermeinung äußern, aber ich fand den zweiten Shining Force Teil, den fand ich ja persönlich enttäuschend. Mhm. Der war nämlich, haben wir es wieder, der war mir irgendwie zu bunt und zu süß. Das war mir alles ein bisschen zu knuddelig und die Charaktere, die waren so sehr klischeehaft. Ich hab's irgendwie, ich hab da so ein bisschen den Hook vermisst. Ich fand den ersten Shining Force weitaus geiler und so von der Stimmung, vom Geschmack her, ging Shining Force 3 auf jeden Fall wieder in die Richtung vom ersten. Und deswegen, also mir hat da alles gefallen, da war alles geil dran. Ist dir eigentlich jemals bewusst gewesen, dass du, auch wenn du Shining Force 3 durchgespielt hast, im Endeffekt nur ein Drittel von dem ganzen Spiel gespielt hast? Habe ich damals im seligen Sega-Magazin, das kann man es ja sagen, natürlich. Sega-Magazin habe ich damals immer gelesen. Ja, und in solchen Publikationen zum Beispiel habe ich es gelesen, dass es echt nur Shining Force 3 war ein Drittel von einem Gesamtspiel. Mhm. Und wir haben nur dieses ein Drittel bekommen, was im Nachhinein eigentlich eine unglaubliche Frechheit ist. Also, was ist das denn für eine Scheiße? Genau, du kannst ja gerne ein bisschen ausführen, Marc. Ja, also ich habe die auch nur ganz kurz dann angespielt, aber in Japan gab es halt 3 Teile, das war auch gleich wie eine Trilogie sozusagen aufgemacht. Genau, der erste war ja Episode 1, die eben ein bisschen umgeschrieben wurde, glaube ich, für den West Release, weil sie sich nicht sicher waren, bringen wir die raus, bringen wir die nicht mehr raus, und es steht als eigenständiges Spiel natürlich, aber im Grunde ist es eben Teil 1 einer großen Trilogie, die in Japan nach und nach released wurde. Ja, komisch irgendwie aber auch, dass sie damit so durchgekommen sind oder dass es da irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das aus Kostengründen einfach damals eingedampft oder eingestampft wurde. Ja, also stimmt, die anderen beiden Teile sind auch wirklich dann hier nie erschienen. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, was am Ende passierte. War da nicht so ein großer Kampf auf so einer Brücke oder am Damm gegen so einen riesen Roboter, der dann so bis zur Hüfte im Wasser stand und du musstest irgendwie... Boah, ich weiß es auch gar nicht mehr. Also es war, schon auf Ewigkeiten, Fall, ja. Es war auf jeden Fall so inszeniert, dass man schon als komplettes abgeschlossenes Spiel verkaufen konnte. Das hat schon funktioniert. Also wenn man nicht gewusst hat, dass es eigentlich nur ein Drittel der Gesamtgeschichte war, hat das schon geklappt. Aber im Nachhinein fand ich es auch echt immer sehr unverschämt. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich nie erfahre, wie es denn dann weiter Du musst natürlich sagen, dann Sega Saturn hat natürlich verglichen mit anderen Konsolen eine fast schon limitiertere Fangemeinde. Und wenn du dich da zu den Sega Saturn Rollenspiel Shining Force Fans dazu zählst, da gehört man wahrscheinlich weltweit zu einer sehr, sehr kleinen, eingesprochenen Gemeinde. Und bei der ist natürlich der Zoo ist groß, der dann abgeht, oh, ihr bringt das Spiel nicht raus, das und das, aber es hat wahrscheinlich wirklich wirtschaftliche Gründe gehabt für Sega. Ja, klar, natürlich. Also klar, man muss das halt irgendwie immer auch wirtschaftlich sehen. Wir als Fans, wir haben es dann immer sehr leicht zu schreien, irgendwie bringt das raus, bringt das raus, bringt alles raus. Gerade Rollenspiel lokalisieren ist halt das Schlimmste, was du so machen kannst, auch wenn keine Sprachausgabe drin ist, aber halt wirklich die ganzen Texte übersetzen. Du wirst dann ja auch sowieso von den Hardcore-Rollenspiel-Fans geschlagen, wenn du es synchronisierst auf Englisch oder irgendwie sonst was. Wieso ist nicht das Original Japanisch mit drin? Ne? Aber das Geile, Shining Force war doch echt dieses Gefühl, dass du dir so deine kleine Armee zusammenstellst. Ne? Das war immer das Schöne, Shining Force hattest du deine Armee, aber auch, dass du die individuell gut kanntest, das fand ich immer sehr schön. Das war echt super. So, du hast dich über jede neue Figur gefreut und wenn du am Ende so deine Kerngeis zusammen hattest und die anderen, die sind verrottet in der Kaserne, die hast du eh nie wieder eingesetzt, aber wenn du so deine 5, 6 Lieblinge hattest, das war schon echt ein geiles Gefühl, da fühlte man sich wie so ein kleiner Feldherr. Das ist auch das Tolle gewesen, dass man wirklich die Figuren so personalisiert hat, also wirklich so sich mit den Leuten anfreundet, sozusagen mit den eigenen Charakteren und dann selber wählen kann. Ich fand es immer komisch, wenn man dann so irgendwelche Charaktere mit im Kampf dabei hatte. Das war, glaube ich, bei Fire Emblem teilweise. Man hatte zwar so Truppenführer, aber dann irgendwelche Leute, die dann auch so kennen vor der Fire Emblem ist dafür auch eben bekannt, dass sie eigentlich Charaktere da wirklich denen Persönlichkeit geben, aber wenn die sterben, sind sie tot und deshalb kriegst du ein Überangebot an Charakteren, die du durch die du dann durchheizen kannst eigentlich. Ja, ist halt ein anderer Ansatz. Hier ist ein anderer Ansatz. Ich habe ja mit Shining Force, es gibt, glaube ich, nur eine Serie, wo ich einen ähnlichen Bezug dann zu den Charakteren aufbauen kann, mit Suikoden später auf Saturn und PlayStation, der sehr auf die individuellen Charaktere eingegangen ist und ich habe eigentlich auch kein anderes Strategie-RPG gesehen, was in der Fülle und in der Qualität das gemacht hat. Ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel und ein Unikat eben. Ja. Shining Force 3. So und wie genau, wo wir gerade bei den Charakteren waren, also da gibt es natürlich auch so das klassische Fantasy 101. Also du hast einen Zwerg, du hast einen Paladin, klar, du hast deine Magierin, du hast einen Heiler, der Held selbst kämpft am liebsten mit einem Schwert, hat so eine braune Strubbelfrisur. Ah ja, genau. Und er hat kein Wort gesprochen, ne? Der war stumm. Ja, natürlich. Stumm wie die Nacht. Was ich auch total bekloppt fand. Das hat mich wirklich immer geärgert. Das war nämlich auch so ein Japano-Klischee. Also wenn irgendwo ein Held stumm ist, dann ist es immer in japanischen Rollenspielen. Ja, aber das macht doch Sinn. Also ja, aber das wird ja aber auch nie erklärt, von wegen, wie dem haben sie die Stimmbänder rausgenommen. Also, nein, so nicht, aber das ist halt, weil du das deine eigene Person ja sozusagen dann spielst und deswegen ist es deine Stimme praktisch, die dann... Ja, ja, klar. Also ich verstehe das schon, aber so mitten im Schlachtgewirr, weißt du, da vor dir baut sich so ein 5 Meter hoher Riesenroboter auf und fordert dich auf einen Kampf, auf Leben und Tod und dann siehst du eingeblendet ein Artwork von deiner Figur. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da würde ich aber auch die Fresse halten bei so einem Riesenroboter. Ja, aber er hält bei jedem die Fresse. Nimm mich hin, du Gurke. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da hatten wir uns auch schon ein bisschen im letzten RPG-Cast, glaube ich, drüber unterhalten. Das ist immer eine persönliche Präferenz. Sowas gibt es ja eigentlich wirklich nur in japanischen Spielen, dass du so den stummen Helden hast. Und der Sinn dahinter ist wirklich, dass die Japaner stellen sich so vor, dass du den Text dann sprichst. Na, während du spielst. Nein, halte ein, böser Roboter. Ja, also ich kann den Gedanken ja schon nachvollziehen, nur wenn du dann extra jedes Mal noch einblendest, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, also weißt du, die hätten dann vielleicht gar nicht machen sollen, also ihn gar nicht irgendwie so grafisch reagieren lassen sollen, weil wenn er reagiert hat, hat er nicht reagiert. So, das fand ich immer sehr komisch. Mhm. Aber genau, ich wollte sagen, die Charaktere bei Shining Force, trotz des üblichen Klischee einerleis, was es da auch gibt, da waren immer teilweise sehr abgefahrene Freaks dabei. Ne? Ich erinnere mich bei Shining Force 1, diese beiden, das Vogelmenschenpärchen, so ein Ehepaar, so Vogelmenschen, die du beide rekrutieren musstest. Dann gab es so einen alten Doktor mit so einer selbstgebastelten Flugmaschine. Es gab einen Werwolf. Dann gab es noch Joghurt, den Hamster. der nichts war großartig, konnte. Ist toll. Der Hamster-Joghurt, so konnte man als Maskottchen nehmen. Und wie hieß denn nochmal dieses marische Vieh? Das sah aus wie so ein lilas Tentakelwesen mit zwei Augen. Das hatte so einen abgefahrenen... Eismagie konnte das machen. Müssen wir mal recherchieren, was genau müssen wir nachgucken. Aber auf jeden Fall, also das hat auch mich immer an Shining Force gefesselt, dass du zu den ganzen Leuten, die mir jetzt vom Charakterdesign, die ich jetzt nicht so geil fand, die mir ein bisschen egal waren, aber du hast doch immer so deine 3, 4, 5 Freaks in der Gruppe gehabt, die du so in der Form bei keinem anderen Spiel gefunden hast. Und das hat mich doch fasziniert. Also Shining Force hat mich sehr, sehr geprägt, was meine Spieleleidenschaft angeht. Auch wenn es krasses Japano-Hardcore-Gedöns war. Aber auf die gute Art. Auf die sehr, sehr gute Art. Während ich mit Shining Force auch sehr, sehr viel Spaß gehabt habe, von den ganzen Shining-Spielen auf dem Saturn, müsste ich sagen, mein Lieblingsspiel von den Shining-Sachen ist das hier, Shining the Holy Ark. Oh, super. Das Shining, war ein geiles Spiel. Shining the Holy Ark, ein bisschen komischer, sperriger Titel, war eigentlich die fast schon die offizielle Fortsetzung zu Shining in the Darkness. Shining in the Darkness auf dem Mega Drive, wie wir es vorhin ausgeführt haben, war ein 3D-Dungeon-Rollenspiel. Du bist eben im großen Kerker herumgelaufen, in 3D hast du Monster bekämpft. Bei Shining in the Darkness war der Unterschied eben zu dem Nachfolger hier. In Shining in the Darkness warst du nur in diesem einen großen Dungeon unterwegs und hattest ein kleines Städtchen. Shining the Holy Ark hat das Ganze so aufgebrochen, dass du auf einer wirklich großen RPG-Welt mit unterschiedlichen Dungeons, mit großen Städten, mit epischer Story, wieder episch natürlich immer sehr oft benutzt. Hauptsache das Wort. Episch. Es muss ja episch sein, sonst ist du kannst ja sagen, nicht mit einer Flachpfeifen-Story. Geh zum Klempner. Aber Shining the Holy Ark hat das 3D-Konzept mit dem Kampfsystem, mit der Story, mit den Dungeons und so weiter so clever weitergeführt. Ich hatte wirklich sau viel Spaß damit gehabt. Ne? Ey, das war geil. Also klar, auch hier wieder vom eigentlichen Spielkonzept war das jetzt nicht revolutionär neu. Du warst halt der Hauptheld, hast angefangen mit noch zwei anderen Leuten. Mhm. Ich glaube, noch einem anderen Kämpfer. Es hat ja einen komischen Story-Twist direkt am Anfang gehabt, ne? Falls du dich noch erinnern kannst. Nee, ehrlich gesagt nicht. Wollen wir das spoilen? Ach komm, das Ding, das ist 15 Jahre alt. Es steht wahrscheinlich auch auf der Packung oder sowas drauf. Also muss mal gucken, ob das genau das Detail war. Ich weiß dann, dass auf jeden Fall du am Anfang von Aliens besessen wurdest. Ah ja, genau, diese Aussage. Ja. Genau. Ich glaube, du bist gestorben oder so. Ist das Meteorit oder sowas auf dich draufgefallen? Und du bist dann aber von Aliens besessen worden, die in diesen Meteoriten drin waren und dadurch hattest du irgendwie besondere Kräfte und Magie. Richtig, das war diese Holy Ark, ne? Das war so ein Raumschiff, was irgendwie wiederkommen sollte oder irgendwie eben, so ein Quatsch. Und alleine ich als Sci-Fi-Fan sowieso, wenn du das vernünftig mit so einem Fantasy-Konzept verbinden kannst, mit Sci-Fi-Elementen, da stehe ich so besonders drauf und das haben sie echt cool gemacht, eben anscheinend der Holy Ark. Ja. Ja, und besonders hier, also fand ich immer, war einfach die ganze Stimmung. So wenn du dich mit deiner Party dann, also natürlich, du hast Leute dazu bekommen, musstest dann auch wieder wechseln, so dann am Ende hattest du wie viele? 7, 8 Leute? Ungefähr, ja. Bist dann halt über die Weltkarte gezogen, hast hier einen Dungeon entdeckt, da ein Dörfchen und hier mal eine kleine Stadt und so. Und also wenn du da zum Beispiel durch einen dunklen Wald gelaufen bist, dann war das einfach sehr stimmungsvoll inszeniert. Das war wirklich ein bisschen düster, ein bisschen gruselig, ohne dass es so ganz plump auf ultra hart gemacht ist. Ich glaube, die Gegner waren auch gerendert, ne? Die hatten so ein ganz... Es war alles gerendert, genau. Ja, also genau. Die Shining-Spiele haben eher alle auf dem Saturn immer ein bisschen diesen Render-Stil gehabt, aber... Also anders, es wirkte sehr plastisch, so als könnte man es anfassen. Anders als in Wisdom und vielleicht auch in Shining Force 3. Ich fand, bei Shining the Holy Ark haben sie auch eben gut gerendert ausgesehen. Durch die 3D-Grafik, durch die Bewegung. Ups, da gab es auch. Was fällt denn hier alles auseinander? Nee, das gab's. Das haben sie echt sinnvoll alles dort gemacht und es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis damals auf dem Saturn. Direkt, oh, das kann die Wolf dann gleich zeigen. Wenn wir zum nächsten Spiel rübergehen. Mach zu die Hose. Ja. Genau. Und was ich auch sehr geil fand, weißt du noch, dass man die ganze Zeit diese kleinen Zwerge und Elfen und Feen finden konnte, die sich überall versteckt haben? Mhm. Ich weiß auch nicht mehr genau, was konnten die? Ich glaube, die haben dich im Kampf unterstützt. Du hattest eine Armee an Elfen und sowas. Man nennt die in Spielen normalerweise Familias. Familias, ja, genau. Du kennst es ja sonst von Castlevania und solche Sachen. Wenn du als Dracula unterwegs bist, hast du deine Gefolgschaft an Fledermäusen dabei. Hier hast du Elfen und Zwerge oder sowas dann dort und gesammelt. Gnome, ich glaube, es sind 4, 5 verschiedene Arten von denen. Die dich im Kampf unterstützt haben. Mal sind sie gekommen, haben mal einen Zauber losgelassen und mal gehauen. Das ist Kampfsystem sowieso sehr, sehr gut gewesen. Also auch 3D-typisch, wie du es kennst von den Sachen, aber schöne große Gegner, abwechslungsreiche Kämpfe, gute Encounter-Rate war, glaube ich, auch hier und da ein bisschen hoch, speziell wenn du durch die 3D-Dungeons gehst. Aber ich habe es immer ganz gerne gemacht. Auch eine Sache, auch sehr, sehr, sehr gute Musik. Fand ich dann dort. Stimmt, ja. Musik war echt nicht schlecht. Musik, wer mit den japanischen Komponisten dann verbandelt ist oder mit denen sich beschreibt, das ist Motoi Sakuraba, der den Soundtrack gemacht hat, der später unter anderem die Star Ocean Spiele dann vertont hat, der immer so einen sehr epischen, pompösen Stil hat. Natürlich. Ja, es hört sich immer an wie so ein richtig Hardcore-Symphonieorchester, was er da wird. Das hat aber zu dem ganzen Look and Feel des Spiels ganz gut gepasst. Ja, das war echt richtig, richtig geil. Auch der Endkampf war wirklich sehr cool, also gegen diesen schwarzen Latex-Bösewicht-Panzer hieß er, glaube ich, gekämpft hast. Genau, und dann kamen nämlich auch diese Aliens, die dich besessen haben, das hatte auch nochmal einen Grund, warum die, also, ach, ich weiß auch nicht mehr, was genau war, aber es war echt sehr, sehr cool. Also, und ich erinnere mich, weißt du noch, diesen einen Tempel, wo du irgendwann den ganzen Tempel auf den Kopf gestellt hast und quasi denselben Tempel, aber an der Decke gehend, umgedreht. Ja, der war glaube ich, in der Wüste oder so. Ja, mit Mumien und so. Und dann bist du ganz hochgeklettert und dann ist irgendwas passiert, wo der auf einmal dann komplett sich umgedreht hat. Das war echt sehr krass. Das sind so kleine, coole, geile Momente, die dann eben das noch nochmal speziell rund gemacht haben. Und ich erinnere mich an so ein Dungeon, das war glaube ich in der Bergmine oder so, mit so einer riesigen Schlange, die manchmal die Durchgänge verstopft hat. Also die hatte irgendwie drei Köpfe oder so, oder du musstest sie dreimal besiegen und dann hat sie die Gänge freigegeben. Also du bist quasi irgendwann so in 3D, in Ego-Sicht so gegen sie gelaufen, so gegen den massigen Körper, der so mitten im Gang lag und kamst dann nicht mehr weiter und musstest sie erst besiegen. Also das hatte schon echt eine Menge geile Ideen. Also Shining the Holy Ark war, ja, so nach Shining Force 1 war echt so mein Lieblingsspiel aus der gesamten Shining-Reihe. Das war sehr, sehr geil. Ist das der neueste Teil aus der Serie gewesen? Ich bin gerade von meinem Was? Gucken. Holy Ark? Nee, das, also du meinst allgemein der letzte gemacht wurde? Oder? Nee, der gibt's also ja eh von der Saturn-Ära. Achso, das ist der letzte, glaube ich, der ist, ne? Zeit. Also er müsste relativ zeitnah mit Teil 3 erschienen sein, also Shining Force 3. Steht jetzt hier gar nicht drauf. Ja, aber es ist eins der bisschen späteren Saturn-Spiele. Doch hier, 94. 94? Das war es, 94, das kann doch nicht sein. Nee, Copyright ist 94. Copyright ist 94, das müsste irgendwann 96, 97 gewesen sein. Ja, klar. Sehr geiles Ding. Also auch heute noch wäre irgendwie, kann man das sagen? Kann man das heute irgendwie legal spielen? Ja, sicher. Also wer keinen Saturn mehr zur Verfügung hat, das Spiel findet man auf eBay. Es gibt eine US-Version, eine PAL-Version, die jetzt nicht für 5 Euro nachgeschmissen, aber man kann es sich kaufen. Es gibt einen Saturn-Emulator, der mittlerweile ganz gut funktioniert auf dem PC. Mit Originaldisk wohlgemerkt. Mit Originaldisk, genau. Du packst rein und du brauchst nur das Gerät eben nicht haben. Dann kannst du es zu Hause am PC spielen oder den auf dem Fernseher ausgeben und so weiter. Speziell, wer sonst keine Möglichkeit hätte und sich für diese Art von Spiel interessiert. Es gab natürlich genremäßig ein paar ähnliche Spiele wie Shining the Holy Ark, aber eben kein Shining the Holy Ark, nochmal in eben, der Form, wie es gewesen halt ist. Schon, wenn schon, dann muss Shining sein. Solche 3D-Geschichten, die machen auch wirklich dann die Shining in the Darkness nochmal normalerweise wirklich dann ein Dungeon. Ne? Ja. Eine Stadt und ein großer Dungeon, das hast du bei Wizardry später auf der PS2 und allen Dungeon Crawler Random Generated Sachen hier. Das ist ja auch nicht zufällig generiert, das sind echt ausgearbeitete Level gewesen. Das kommt auch nochmal dazu. Genau. Also es war sehr groß und sehr komplex und sehr episch, aber du hattest nie das Gefühl, dass sie es jetzt zu sehr in die Länge ziehen oder dass das irgendwie nirgendwo hinführt. So manchmal verlieren Spiele irgendwann so ein bisschen den Faden. Mhm. So, wenn die zu groß wären, dann fällt dir auf, okay, seit 40 Stunden renne ich jetzt durch Dungeons, so langsam schlafen wir wichtige Körperteile ein. Aber das war echt ein richtiger Klopper, der ihn bis zum Ende drangehalten Absolut. Hat. Also sehr, sehr geil. Wer sich heutzutage eben dafür noch interessieren kann, vielleicht graben wir es demnächst mal aus für die Sendung. Hätte ich mal Bock drauf. Ja. Wenn wir von Aliens besessen, die dann... Ja, allein das schon. Das wird dann schon echt viel Spaß machen. Ja, wer die Gelegenheit hat, das nachzuholen, das machen will, soll es gerne tun, weil ist ein tolles Spiel. Das waren die Shining-Spiele, die es auf dem Saturn gegeben hat. Abgesehen von den Shining-Sachen gab es ein Spiel, da haben wir auch schon im Mega Drive-Podcast ein bisschen drüber geredet. Eines der großen Mega Drive-Spiele damals, auch für mich und auch für Wolf, wie ich weiß, war Landstalker damals gewesen. Besser als Zelda, so jetzt habe ich es gesagt. Ich pflichte dem bei, besser als Zelda 3. So, da kommt ihr in die Hölle, verdammt. Habt ihr gehört, wenn Japano-Mega-Nerd-Experte, Gott-Guru Gregor sagt, dass es besser als Zelda ist, dann kann ich ja wohl nicht schief liegen, oder? Spart euch eure verdammten Hass-Mails. Warte mal, ich lasse weg, meiner Meinung nach. Ich lasse es weg einmal. Gebt mir die Hassmails. Meiner Meinung nach ist das besser als Zelda. Aber Gregor macht da wieder mal ein Gebot draus. Naja, muss er selber wissen. Genau. Ich diktiere das jetzt. Das 11. Gebot. Das 11. Gebot. Landstalker war besser als Zelda. Ja. Und Landstalker wurde nie eigentlich so richtig offiziell fortgesetzt. Es gab keinen Landstalker 2. Es gab in Japan, glaube ich, Lady Stalker für das Super Nintendo. Hat das jemand gespielt? Ich. Du hast eher natürlich Marc. Erzähl mal ein kleines bisschen über Lady Stalker, bitte. Ja, nee, das irgendwie, da braucht man gar nicht so viel drüber zu reden. Ja, ich dachte bisschen. Auch damals, dass es wirklich irgendwie so wie Landstalkers. So, Entschuldigung, wieder kleine Pause. Ich glaube, die Technik mittlerweile würde uns sagen, dass wir wohl langsam in die Sommerpause übergeben müssen vom Podcast. Oder ist es der Zelda-Gott, der dich jetzt hier wahrscheinlich sofort strafträgt? Der hat uns gestraft und unser Equipment einfach mit einem Blitz ausgestattet. Marc, bevor du von der Technik so rüde unterbrochen wurdest, erzähl nochmal ein ganz kleines bisschen was über Lady Stalker. Ja, Lady Stalker, wie gesagt, das ist das Spiel, was auf dem Super NES bzw. Super Famicom erschienen ist, in Japan glaube ich auch nur, und war für alle Nintendo-Fans so die große Hoffnung, dass für sie auch nochmal ein Landstalker kommt, weil es gab eigentlich auch nichts Vergleichbares auf der Konsole, was in die Richtung ging, und war dann eine grobe Enttäuschung und war eher, also ich glaube, Sega hat sich dann auch irgendwie gefreut, dass es dann so ein schäbiges Spiel ist. Ich weiß doch gar nicht, ob es dieselben Leute eben gewesen sind. Das ist natürlich Team, oder ein Sega-internes Team gewesen, das die Sachen gemacht hat. Climax Entertainment damals. Und abgesehen, inkompetent war es, glaube ich. Abgesehen von dem Lady Stalker eben gab es noch eine weitere inoffizielle Fortsetzung, die dann auf dem Saturn gewesen ist. Ich gebe sie dir mal rüber, Wolf. Yeah, Dark Savior. Dark Savior, was ich auch erst später, viel später nachgeholt habe. Man sieht es daran mit den schlechten Aufklebern, die drauf sind, auch gebraucht gekauft von irgendeinem Versender. Was sehr, sehr lustig war, guck mal, was ich im Handbuch hier gefunden habe. Anscheinend vom Vorbesitzer. Der hat sich Tipps und Tricks aufgeschrieben. Ah, ich sehe hier in schönster Schreibschrift: Sonne gleich Stier, Mond gleich Käfer, Stern gleich Fisch und Blitz gleich Vogel. Das hört sich nach einem harten Rätsel aller Resident Evil an. Aber ehrlich, ne? Verdammt, was sollen diese Symbole bedeuten? Was muss ich wohin schieben? Auf jeden Fall danke dem Vorbesitzer, da werde ich mich dann irgendwann, wenn ich es dann nochmal spiele, auf jeden Fall daran orientieren können. wir hatten auch wirklich ja sowieso über Dark Savior auch wirklich ein bisschen ausführlicher geredet im Megadrive-Podcast. Wir können es hier... Ach stimmt, haben wir ja schon mal. Ne? Haben wir schon ganz groß gemacht. Das, du kannst ja kurz, Wolf, nochmal zusammenfassen. Was war das Besondere am Titel und wie hast du es empfunden? Weil es hatte auch ein besonderes spezielles Feature wieder, wie so viele Saturn-Titel. Ja, absolut. Also eins der besonderen Features war, wie schon bei Landstalker, dem eigentlichen Vorgänger auf Mega Drive, war die isometrische 3D-Ansicht, also so von schräg oben. Man musste immer seine Sprünge immer mit so Halbrichtungen vollführen. Also jetzt nicht so die klassische Top-Down-Ansicht, wie jetzt bei Zelda, bei den alten Zelda-Teilen, die ja flaches 2D ist, sondern das war hier halt so ein isometrisches Pseudo-3D. Also, wie Equinox oder Head Over Heels damals, ne? Genau. Ein bisschen, genau, genau. Oh, bei Equinox scheiße. Entschuldigung. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Ja, und was jetzt die ganz genaue Story von Dark Savior war, weiß ich nicht mehr. Irgendwie das übliche Fantasy gelöst wird es gewesen sein. Ja. Aber es fing schon extrem interessant an, weil das Spiel startete damit, dass du auf einem Frachtschiff warst. Mhm. Und dieses Frachtschiff hatte einen ganz besonderen Passagier. Das war so ein grünes Monster-Alien-Monster. Irgendwie. Ich weiß noch nicht mehr, wie es hieß, aber irgendwelche Kopfjäger haben das gefangen und es sollte wie damals King Kong in so einem Käfig quasi dann rüber geschafft werden auf die Hauptinsel, ins Stadtgefängnis. Fantasy, keine Ahnung. New York. Genau, ins Fantasy New York. Und ja, dann ist es ausgebrochen und das war quasi deine erste Mission. Du musstest, ich glaube, bis zum Cockpit, also bis zur Kajüte des Captains schaffen. Genau, das Schiff war komplett im Zerfallen und genau, du hattest sehr, sehr viele, Wege eben, wie du da hinkonntest. Genau, ne? das Monster ist ausgebrochen und du musstest halt irgendwie dann versuchen, doch noch den Captain zu retten ganz vorne. Und das Interessante war, dass du, je nachdem, wie lange du gebraucht hast, bis du da warst, war das Monster entweder schon weg, ist geflüchtet, oder du hast es gestellt. Oder es gab eine dritte Variante, wie ihr habt euch knapp verpasst oder irgendwie sowas. Und auf jeden Fall, und ab da entspannen sich drei ziemlich unterschiedliche Geschichten. Also ohne, dass dir gesagt wurde, irgendwie, du musst dich jetzt entscheiden oder beeil dich, wenn du es nicht schaffst, passiert das und das. Das wurde dir gar nicht so gesagt. Du hast einfach gespielt und dann später erst erfahren, dass es eigentlich mehrere Wege gegeben hätte, wie diese Geschichte hätte weitergehen können. Also das fand ich echt total geil. Und schon deswegen musste man es mindestens zweimal durchspielen eigentlich. Das heißt, es zieht sich dann praktisch auch durch die ganze Geschichte. Es läuft nicht irgendwann wieder zusammen. Genau. Oder dort, wo es sich ändert, das passiert eben sehr früh dadurch, dass du also nicht so einen Twist am Ende hast, wo sich dann das gabeln kann, als ich am Anfang. Ne? Und dadurch hast du wirklich, viele Spiele sagen es, aber da sind wirklich 3 bis 4 Spiele in einem drin. Ja, genau. Und also ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie genau sich diese 3 Story-Stränge unterschieden haben, aber die waren wirklich teilweise sehr, sehr extrem. Und was ich auch sehr geil fand, wir müssen mal ein bisschen spoilen, ein ganz kleines bisschen, sonst kann man da kaum drüber reden. Ja, komm, aber es gibt zum Beispiel... 15 Jahre alt. Genau. Es gab zum Beispiel eine Szene, da bist du mit deinem Held irgendwie so einen Turm hochgehüpft, musstest da quasi von einem Steinverschlag zum nächsten hüpfen und irgendwann kam aus der Wand kam so ein Stein, auf einmal so ohne Grund. Du standst da irgendwo, hast deinen nächsten Sprung geplant und auf einmal hat dich ein Stein von hinten runtergeschoben. Weggeschoben, ja. Genau. Und du hast, und dir wurde überhaupt nicht erklärt, was das jetzt soll. Du dachtest, okay, das ist ja wohl der billigste Trick von den Programmierern, dass auf einmal so ein Stein aus der Wand kommt und dich da runterschiebt. Das ist ja völlig lächerlich. Und dann später beim zweiten oder dritten Durchspielen hast du erfahren, dass du selbst, deine Figur es war, in einem anderen Erzählstrang, die diesen Stein nach oben da vorne geschoben hat. Genau, also diese Zeitlinien haben sich dann quasi überschritten. Also ich krieg's jetzt wirklich nicht mehr genau zusammen, wie das alles zusammenhing, aber das fand ich extrem flashig. Also das war, ja, so ein, ich möchte das böse Wort gar nicht sagen, aber so ungefähr hätte ich mir das so von Lost gewünscht, weißt du, dass du am Ende raffst, was einzelne Szenen bedeuten, die eigentlich bis dahin keinen Sinn hatten und auf einmal ergibt es alles so eine Art von Science-Fiction-Sinn. Und das war bei Dark Savior aber so, also allein von der Story her hat es so unglaublich viel Inhalt gehabt, dass, also in der Form habe ich das bis heute noch nicht gesehen. Nee, ist absolut. Der Ansatz ist immer noch sehr, sehr einzigartig, wie es gemacht wurde. Ich glaube, rein vom Inhalt her, ich war von Landstalker wesentlich mehr überzeugt, was das Spielerische angeht. Das stimmt, ja. Ja, weil da kam es, also was an Konzept und Ausführung ganz cool gewesen ist an Dark Savior, hat es aber an Level-Design und Rätseln und was auch immer dort war, das kam nicht wirklich an Landstalker dran. Deshalb ist es auch für mich so nicht ganz so eine legitime Fortsetzung. Ich warte immer noch auf Landstalker 2 oder auf das vor etlichen Jahren mal angekündigte PSP Remake, was auch schon mal gezeigt wurde und dann nie wieder erwähnt wurde vor einigen Jahren. Wie war das nochmal mit Climax Landers? Ja, naja, es, an sich gibt es ja eine wirklich richtig gute inoffizielle Fortsetzung, weil die gleichen Leute, die Climax gemacht haben, also die Climax, die hier die das Hauptteam gewesen sind, die sind später losgegangen, haben das Matrix-Team gegründet und haben dann Alundra gemacht für die PlayStation 1. Genau. Alundra, knüppelharter, knüppelschwerer. Das beste Zelda-Plagiat irgendwie. Ja, das inklusive dem gleichen Hauptcharakter eigentlich. Ne? Das ist immer noch, der heißt zwar dort Alundra, der Hauptelf, mit dem du dort herumläufst, aber es ist eigentlich, du könntest es Landstalker 2 wirklich nennen. Im Deutschen hieß er Nils, ne? Im Deutschen hieß er Nils. Ja. Nigel und im Deutschen hieß er Nils. Ja, aber ey, damals hat es aber schon gepasst. Also bei Landstalker, also, ja. Also klar, jetzt im Nachhinein Nils, aus Nigel Nils zu machen, aber also damals für mich, das, ja, das ist mir jetzt nicht störend aufgefallen. Eben, ich war da so 12 oder 13, so, das war halt Nils. Ja, das hat schon gepasst. Wer heißt schon Nils? Also. Damals hieß er noch Nigel, ne? Nigel. Ja. Am Fluss Nigel. Nee, aber auf jeden Fall, genau, und Dark Savior hatte dieses Feature, dass du besiegte Kreaturen einfangen konntest und dann für dich kämpfen lassen konntest. Also quasi so eine Art Mini-Pokémon, nur dass es da keine süßen, kunterbunten Knuddelfiecher waren, sondern teilweise echt so Zentauren und welche Schleimmonster, die hast du besiegt und du konntest auch nicht alle einfangen. Also ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob du irgendwas machen musstest. Mhm. Ich hab's vergessen. Aber du hast ja dann quasi echt so deinen kleinen Privatzoo dann zusammengestellt und konntest die dann beim nächsten Kampf dann für dich kämpfen lassen. Obwohl es jetzt kein, also es war jetzt kein rundenbasiertes Rollenspiel-Ding, ne? Nee, es war du hast dann quasi echt die Charaktere übernommen und konntest dann quasi mit Sprung ausweichen und schlagen in der Haut dieser Charaktere spielen. Also, ich fand, klar, du hast recht, Gregor, so von der Story her und dass es so einen kompakten, homogenen Gesamteindruck macht, war Dark Savior jetzt nicht so brillant wie Landstalker. Ganz kurze Frage dazu. Bitte. Wie hat sich das für euch dann angefühlt, weil Landstalker war für mich zwar auch ein tolles Spiel, aber ich habe es wirklich gehasst aufgrund dieser Schatten, Nicht-Schatten und so. Ja, es ist ein legitimer Punkt. Weil, wie ist das bei Dark Savior für euch gewesen? So, habt ihr da das Gefühl gehabt, okay, die haben das verbessert oder ist es eigentlich genau derselbe Abwasch, wo man dann auch manchmal denkt, oh, jetzt bin ich irgendwo runtergeflogen, weil ich mal wieder nicht richtig geguckt habe oder so? Mal nachdenken. Also ich hatte natürlich, das ist klar ein vorherrschender Punkt, der hat mich damals auf dem Mega Drive dann auch zwar gestört, aber den fand ich nicht so so schwerwiegend, dass ich sage, das Spiel ist scheiße. Das hat bei einem Light Crusader später weniger gut funktioniert, obwohl du da Schatten gehabt hast. Ich empfand es nicht so schön. Ich weiß gar nicht mehr, gab es dort einen Schatten oder nicht? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Warte mal, wir können mal ganz kurz, wir haben auch hier die Spielepackung zur Hand. Ich kann es jetzt nicht ganz einlegen, aber... Marc, siehst du ja, hier? Man sieht das. Er hat einen beim Schatten. Beim Springen, wo man sich dran orientieren kann. Sowas ist halt ganz wichtig dann auch. Das ist absolut... Also ich meine, du hast schon recht, da haben wirklich sehr, sehr viele Landstalker-Spieler drüber gemeckert, dass die Sprünge teilweise also so ein Fingerverrenken bescheuert waren, weil du es einfach nicht wirklich abschätzen konntest. Du hattest überhaupt kein Gespür für die Entfernung und teilweise, also ich erinnere mich bei Landstalker, da gab es so Räume, wo mehrere Steinplattformen auf verschiedenen Ebenen waren, aber von der grafischen Darstellung her war das quasi alles auf einer Ebene. Also du musstest einfach ausprobieren, wo du jetzt gerade bist und wo du hinspringen musst. Und also klar, das hat schon genervt, aber naja, das ist so wie, wenn du als Kind, weiß ich nicht, Kampf der Titanen oder so siehst. Also natürlich, jetzt würde man sagen, das kannst du ja nicht ernsthaft, kannst du mir nicht als Trick verkaufen, das macht ja die gesamte Illusion kaputt. Aber damals, man hat Landstalker gespielt, wie gesagt, wie alt waren wir da, 12, 13, wenn wir das gewesen haben, Anfang der 90er, 92, 93, Landstalker? Nee, also Landstalker, 91? Ja, nee, Landstalker müsste 92, 93 gewesen sein. Also, da war ich 12, so weißt du. Und da ist man halt noch, da sieht man einfach über sowas hinweg. Das andere ist halt geil. Ja, Marc, du bist ein alter Sack, ey. Jo, scheiße. Ja. Ja. Du hast sogar deinen Highschool-Abschluss gemacht. Ich habe gerade probiert zu rechnen, aber die Zahlen waren zu hoch für mich. Ja, ja, ich weiß, das ist nicht so deine Stärke. Aber dafür bist du gut im Bett. Und das haben sie bei Dark Savior wirklich besser gemacht. Also auch da war es nicht perfekt, diese isometrische von oben schräg 3D-Ansicht. Ja, da muss man sich auch wirklich mit anfreunden. Ich glaube, es hat auch einen Grund, warum jetzt nicht alle Spiele diese Sicht haben, sondern echt nur ein paar ausgewählte, und das klappt ja dann auch nicht immer gut. Also das ist schon ein bisschen fummelig, man muss sich dran gewöhnen, aber das ist so ein Ding, wenn du mal drin bist und es geil findest, dann nimmst du es einfach mal so hin. Aber hier, absolut, wo du gerade zum Cover gesagt hast, von wegen so furchtbarer Japanokram, dann guck dir den Kram hier mal an, diese gerenderten Figuren, ja, das also ist ja wirklich aus der Designhölle. Sega hat gern hässlich gerendert. Hier, der Held, ich zeig's gerade mal, hat so eine Narbe auf dem Nasenrücken, und ich glaube, das wird im Spiel auch nochmal erklärt, dass du selbst es bist in einem Kampf, der sich diese Narbe verpasst. Also du kämpfst irgendwann gegen dich selbst und dann kriegst du erst diese Narbe, obwohl du mit der Narbe ins Abenteuer schon startest. Also es war, ich muss echt sagen, so... Ist das so ein Mindfuck-Game? So ein ganz kleines bisschen, ja. Jetzt nicht so ganz plump auf einen großen Story-Twist. Ist das kein M. Night Shyamalan The Game? Shyamalama Ding Dong. Aber das ist ja genau das, was ich sage. Also wenn ich heute gern im Nachhinein auch so zum Beispiel Shining Wisdom vorwerfe, dass es so sehr formelhaft war und jetzt nicht mit viel Mut daran gegangen wurde, sondern dass man einfach das gemacht hat, was alle anderen gemacht haben, da muss ich sagen, da ging Dark Savior, das hatte halt echt Eier, das hat wirklich mal was anderes probiert. Ja. Und das ist vor allem so ein Spiel, das hättest du echt auch nur auf dem Saturn von Sega gesehen. Genau. Niemand hätte sonst die Eier, so viel zu verändern und anders zu machen. Ich meine, die hätten ja wirklich Landstalker 2 einfach machen. Selber Hauptheld, selbe Story im Prinzip, einfach jetzt in schön und dann aber dasselbe Spiel, was wir schon vor 5 Jahren gespielt haben. Aber die haben echt mal einen neuen Weg eingeschlagen, so Story- und aufmachungsmäßig. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob nicht vielleicht die sichere Bank da die bessere Wahl gewesen wäre. Aber immerhin, wie so oft, hat Sega da echt mal Eier gehabt und echt wollte mal was probieren. Von daher nochmal Hut ab, fand ich geil. Hut ab! Ich kann da im Kontrast jetzt, damit wir zum nächsten Spiel kommen, mal ein bisschen das Gegenteil so präsentieren. Dark Savior hat keine 2 im Titel gehabt, kein Landstalker 2, kein irgendwie sowas sonst genanntes Konzept umgebaut. Eine Fortsetzung zu einem anderen Rollenspiel Action-Adventure auf dem Mega Drive ist gewesen The Story of Thor 2, bekannt glaube ich auch als Beyond Oasis 2, was eigentlich auch so ein bisschen als Zelda-Klon bezeichnet werden konnte. Dort hast du aber eben dann eher so einen persischen Prinz aus der Top-Down-Perspektive, und der war auf dem Mega Drive damals, das Beeindruckende war, der war sehr, sehr gut animiert, ne, falls du dich damals daran erinnern kannst. Ich war immer persönlich von dem ersten Story of Thor relativ enttäuscht, muss ich sagen. Ich fand, die Musik war sehr, sehr gruselig. Die haben da Sachen probiert mit dem Soundchip, die leider nicht funktioniert haben. Schande über dich, Yuzo Koshiro, dein schlechtes Soundtrack. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja, dafür hat das Streets of Rage gemacht. Und es war auch ein relativ kurzes Spiel, das innerhalb von einer Handvoll Stunden dann zu Ende war. Story of Thor 2, was wirklich, anders als bei Dark Savior, wirklich eine klassische Art von Fortsetzung ist. Bessere Grafik, größere Level, eine 2 im Titel, die gleichen Haupthelden und so weiter. Hier übrigens mir gerade aufgefallen, wo du vom Kampf der Titanen gesprochen hast, der Bösewicht in Story of Thor 2 heißt Harryhausen. Harryhausen? Wie der Ray Harryhausen, der die Effekte gemacht hat. Bei Zufall? Stop Motion. Zufall? Wer weiß. Hat jemand von euch mal Story of Thor 2 gespielt? Nee, ich nicht. Also ich habe den ersten nicht so wirklich gespielt. Ich glaube, weil ich ihn mir übers Wochenende vom Kumpel ausgeliehen hatte und ich musste es dann einfach zurückgeben und ich habe es nicht geschafft in der Zeit. Also auch wenn es nicht so brachial lang war, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich damals Besseres zu tun hatte, als mein ganzes Wochenende zu verzocken, was wahrscheinlich plump gelogen ist. Deswegen habe ich den ersten Teil nicht durchgespielt und war da jetzt auch auf den zweiten nicht so heiß und habe ihn auch nicht gezockt. Also so ganz super geil fand ich Story of Thor jetzt auch nicht. Also ich erinnere mich, da gab es so vier Seiten Test in der Gamers und eins und alles und total ausgerastet. Also es gibt keine vielen also Alternativen so zu der Zeit. Wo wir Alundra vorhin erwähnt haben, Story of Thor war für mich immer so, weil die relativ ähnlich von der Zeit her erschienen sind, also auch so 697. Das sind Spiele, die sich relativ ähneln. Story of Thor 2 hat auch eine sehr, sehr schöne Grafik. Ist ein ähnliches Spiel, Top-Down mit hier Kerkern und so weiter, Rätsel lösen und so weiter und so fort. Auch sehr, sehr schöne Animation. Für mich einige Sachen, die beim Mega Drive-Vorgänger nicht so gut funktioniert haben, hat es wieder gerade gebogen. Die Grafik ist besser, die Spielbarkeit ist besser. Es ist ebenfalls bockschwer, ähnlich wie Alundra. Also ist ein bisschen wirklich das Äquivalent dort gewesen. Ich fand es besser als den ersten Teil und es ist auch ein schönes Ding, was man auch in der Sammlung haben kann. Kein Überriesen-Highlight, aber eine schöne und legitime Fortsetzung, wenn Sega mal normale Fortsetzungen macht. Ne? Also das war schon relativ Action-betont, ne? Oder? Es ist ein Action-Adventure. Es ist wie Zelda, wie Alundra, nur ich glaube, so der Grad zwischen Action und Rätsel lösen und so weiter war bei Story of Thor vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Action als verglichen jetzt bei Alundra mehr in Richtung Rätsel. Aber die haben sich eigentlich beide nicht so viel gegeben. Ist auch ein bisschen geschmäcklerisch eben. Was holst du eher? Holst du eher das PlayStation-Ding oder das Saturn-Ding? Ja, und der Stil halt. Also ich finde auch hier, dass der Stil mich auch, wie du es eben schon gesagt hast, eher so an Prince of Persia oder so irgendwie ein bisschen erinnert. Und da mag ich dann doch lieber diesen Japano-Knuddelkram von Alundra irgendwie ein bisschen mehr. Ja, ist aber ein nettes Ding. Man muss jetzt nicht in Unkosten stürzen, um zu spielen. Wer seine Sammlung komplettieren will, kann es gerne machen. Ein Spiel, das ich gerade jetzt nicht hier habe, von dem ich aber auch weiß, dass du es auch gespielt hast, ich weiß nicht, ob mit Wonne oder nicht, ist ein weiteres Strategiespiel gewesen auf dem Saturn, Mystaria. Realms of Lore, glaube ich, hieß es. Ey. Was ich immer empfand als eines der hässlichsten Spiele auf dem Saturn, muss ich ehrlich sagen. Es war unfassbar hässlich. Das war, wir sollten wirklich die Trailer verlinken. Ich werde das Zeug alles raussuchen und auch Musik einspielen. Also. Klickt euch bitte mal jetzt auf den Trailer, der jetzt hier irgendwo in diesem Blog-Eintrag da verlinkt ist, zu Mystaria. Das war eine hässliche, blockige, pixelige Scheiße. Mhm. Also auch damals schon, das sah nicht gut. Waren das auch? Nee, das waren keine digitalisierten Leute, oder? Nee, es waren glaube ich fast, entweder waren es Polygonfiguren, sehr frühe Polygonfiguren, oder ganz, ganz hässliche Rendermännchen von oben. Du sagst es eben, alles von oben, die Grafik. Ich glaube, die waren nicht mal gerendert. Ich glaube, das waren echt einfach nur so Pixel zusammengeworfen. So ein bisschen echt? Zusammen erbrochen, meinst du? Was? Zusammen erbrochen. Man echt so sagen. So. Aber Mystaria hat sich so ein bisschen wie so eine extrem light Version von Shining Force gespielt. Mhm. Ne? Also du bist also extrem light, Also wirklich sehr, sehr light. Du bist irgendwie als Prinzensohn wie immer halt losgezogen, hast dir deine Leute, deine Crew zusammengesucht. Auch hier, du hast, glaube ich, den typischen, du hattest einen Ninja, du hattest eine Magierin, du hattest einen, der doll zuhauen konnte, du hattest, ich glaube, einen so einen Schildkröten-Opa. Das war irgendwie so der weiße alte Zauberer. Ja, das war irgendwie so eine sprechende Schildkröte, so eine alte, konnte, glaube ich, Feuerbälle schießen oder so. Mhm. Die Kämpfe waren, glaube ich, waren die rundenbasiert? Ich glaube, sie müssten rundenbasiert gewesen sein. So, ja, Shining Force-mäßig, so genau, von einem Feld zum anderen, so Hexer. Die haben versucht, das Shining Force-Feeling ein bisschen einzufangen. Du hattest, die Kamera war immer ein bisschen angeschrägt, hatte ich das Gefühl, damit zeigen, guck mal, wie cool 3D wir jetzt hier sind. Aber im Grunde war es ein Shining Force-Klon, der hat mich nicht so lange gefesselt. Ich habe da auch nur kurz reingespielt immer. Also ich habe es in der Tat durchgespielt. Auch da erinnere ich mich, dass ich einmal eine ganze Nacht verzockt habe und meine Mutter dann am nächsten Morgen um 11 Uhr wirklich ins Zimmer geguckt hat und gar nicht fassen konnte, dass ich da immer noch irgendwie jetzt seit weiß ich, 17, 18 Stunden da sitze und die scheiß Saturn-Spiele spiele. Es war auch wirklich nicht so wahnsinnig gut, aber ich hatte halt irgendwie eben durch Shining Force so eine Schwäche für diese Genre, für diese Aufmachung. Mhm. Es war auf dem Saturn, hat mir also gut gefallen, schon prinzipiell. Deswegen habe ich es auch durchgespielt. Es war auch nicht total schlecht, abgesehen irgendwie von der Grafik, aber es hat jetzt nie die Brillanz von anderen Titeln da absolut erreicht. Absolut nicht. Also das war zu flach. Es hat die Bibliothek des Saturns, was Rollenspiele angeht, einfach nur gut aufgefüllt. Wenn ich mich nicht komplett irre bitte? Mir fällt gerade ein, die Dörfer, ähnlich wie bei Shining Force CD, die waren nicht frei begehbar, genau. Waren so Menüs, ne? du bist in 3D-Ansicht, bist quasi in 3D-Sicht durch das Dorf gelaufen, konntest aber nur im Prinzip 10 Schritte nach vorne machen und dich nach links oder rechts drehen zu Shop und Kirche und Item-Shop und Armory und wieder rausgehen. wie gesagt, wie bei Shining Force CD. Ja. Und allein das schon, also auch das, klar, da hat man sich dann irgendwie dran gewöhnt, dass man dann irgendwie immer nur die Taverne hat und halt den Schmied und eben die Kirche. Aber im Nachhinein auch was für eine unglaubliche Frechheit, ne? Also, schickst dich als Spieler irgendwie von einem Dorf zum anderen und im Prinzip ist es immer nur eine Straße. Du kannst dich überhaupt nicht da frei bewegen. Und das war schon echt scheiße. Dass sie immerhin, muss man sagen, die haben dann die Mühe gemacht, da wenigstens ein bisschen was zu animieren. In anderen Genre-Kollegen, was Strategie oder Strategie-RPGs angeht, hast du wirklich nur klassische Menüs, wie in Final Fantasy Tactics, wie in allem drum und dran. Ja. Das ist alles mittlerweile nur sehr, sehr menübasiert. Und ich erinnere mich, es gab einen Dungeon, nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte, es gab einen Dungeon, da habe ich meines Wissens nach alles gemacht und ich habe da nichts für bekommen. Das war ganz seltsam. Entweder ich habe irgendwo einen Schalter übersehen, wo ich der war voller Gegner und ich habe mich da voll durchgekämpft und irgendwann war ich in einem toten Raumsackgasse und konnte wieder rausgehen aus dem Dungeon. Ich habe nichts dafür gekriegt. Ich dachte, da wartet jetzt die Mörderwaffe oder irgendwie. Oder gar nichts. Oder eine heiße Prinzessin oder so. Nö, einfach nichts. Und das ist der Grund, warum du keine Rollenspiele mehr magst, ja, wahrscheinlich. Ja, du hast dein Herz gebrochen. Ja, oder es ist wie bei Frauen so, weißt du, wenn du einmal zu oft verarscht wurdest, dann vertraust du einfach nicht mehr. Und ja, vielleicht ist das, ja, also vielen Dank, Mystaria, du Arschloch. Vielleicht wäre ich jetzt der größte Final Fantasy-Fan. Mystaria hat alles kaputt gemacht. Ja, hättest du deine Emo-Frisur dann hier und Spikes oben. Ja, genau, alles voller Ledergürtel. Ja, ich würde immer mit so einem riesigen Schwert rumlaufen, ja. Apropos Strategiespiele in Sachen Saturn, Mystaria war natürlich einer, der mehr in die Shining Force Richtung gegangen ist. Auf dem Saturn gibt es noch eine sehr, sehr coole Strategie-RPG-Serie, wie man es so nennen kann. Serie in Europa und in den USA nur ein Teil, in Japan noch ein zweiter rausgekommen. Ein sehr, sehr eigenständiges Spiel, hast du, Wolf, glaube ich, nicht gespielt. Ich gebe es ja auch mal in die Hand. Ich habe es leider nicht gespielt. Dragon Force. Ja, hat nichts mit der Metal Band hier zu tun, aber glaube ich, inhaltlich die Thematik mag. Hast du das mal reingespielt? Ich weiß auch, dass es ziemlich relevant ist, aber das war eins von den Spielen, die ich halt damals, wie auch, glaube ich, das letzte Highlight, was noch kommt, verpasst habe. Also da bist du auf jeden Fall viel, viel besser unterwegs, als wenn ich mir jetzt irgendwas aus den Fingern saug. Also mal ganz kurz, ich habe gerade hier den Klappentext vor mir und die ersten drei Wörter, die das Spiel beschreiben, sind Dust, Fire, Blood. Damit fängt der Klassiker an. Das ist ein Spiel für das ist doch schon geil, ey. Also ja. Da kann man doch nur Bock drauf haben. In goldener Schrift wohl. In goldener Schrift. Ja. Das Schöne hier ist, also ich sag gleich ein bisschen was über das Spiel selber aus. Ich habe hier die US-Version des Spieles, die ein bisschen anders aussieht jetzt als die anderen paar Spiele, die wir hier gehabt haben. Eine durchsichtige Plastikverpackung mit Goldbuchstaben drauf, die sich auch noch im Licht ein bisschen spiegeln. Pseudo-edel. Dragon Force wurde wie eine Handvoll anderer Sachen, die ich ja auch habe, in den USA von Working Designs übersetzt. Das war quasi das große Lokalisationsstudio aus den USA, die sich auf Rollenspiele und Strategiespiele spezialisiert haben. Und die haben immer eigentlich sehr, sehr, sehr viel Aufwand reingetan, um die Spiele, die sonst nicht gut repräsentiert werden, auch sehr, sehr aufwendig zu übersetzen. Haben dann eben in die Übersetzung viel reingetan. Die haben an den Spielen teilweise Bugs entfernt, die noch in der japanischen Version drin gewesen sind, an der Spielbalance gefeilt. Und Dragon Force war eines dieser Spiele, die dieses Treatment bekommen hat. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, ob dort irgendwelche Bugs gemacht wurden, aber es war schon sehr, sehr attraktiv für jemanden, der da Rollenspiele und Strategiespiele mag, alleine wenn sich Working Designs im Spiel angenommen hat, ob das was taugt oder nicht. Dragon Force selber ist auch ein sehr, sehr komischer Mix. Man kann es quasi als Echtzeitstrategie eigentlich bezeichnen. Echtzeitstrategie-Rollenspiel, du fängst das Spiel an, hast natürlich deine typische Kriegssituation, hier großes Fantasyland ist im Umbruch, kannst auswählen zwischen einem von, ich glaube, es sind 8 oder 9 Generäle, die du dir aussuchen kannst, die jeder eine eigene Partei dann repräsentieren. Und das Spiel fängt dann an, du hast wirklich eine Map, auf der all diese Generäle in Echtzeit sich bewegen. Ey, das ist geil. Na? Und hat ein bisschen was von Ogre Battle gehabt, wer die Dinger gespielt hat dann später. wo du dich in Echtzeit dort bewegst, und wenn die dann aufeinandertreffen, ist dann auf einen Kampfbildschirm umgeschaltet worden, der so halb Echtzeit, halb menübasiert dann dort war. Ne, du siehst, du hast deine Masse an Truppen auf der einen Seite mit dem General in der Mitte, auf der anderen Seite auch, sehr und cool. kannst denen Befehle geben, und die laufen eben in Echtzeit herum und hauen sich dann kaputt, während du dann als General in der Mitte marschierst zum großen anderen General hin, um dich direkt zu duellieren. Es war ein sehr, sehr einzigartiges Spiel. Also aber wirklich, das klingt wirklich nach richtigen Massenschlachten. Ja. Also was also andere Spiele irgendwie immer guck nur so ein versuchen bisschen, darzustellen. Ich mach mal ein bisschen auf hier, das Handbuch auch, du wirst auch sehen, Handbuch vom Aufwand her. Ja, ich habe es gerade schon mal durchgeblättert. Und auch hinten bei den Screenshots, also du kannst mal schauen, Marco, die sind zwar recht klein, aber unten siehst du auch eine dieser Massenschlachten. Okay, und wie heißt der Kontinent, wo das Spiel stattfindet? Achtung, Innovationsbonus an die Übersetzer, Legendra. Legendra, vielleicht ist es im Original dann auch so, man weiß es nicht. Du siehst auch übrigens, also das Handbuch, das du dann in der Hand dort hast, die haben auch immer als eine der wenigen sehr, sehr bunte Handbücher gehabt, die Shining, die Working Designs. Leute, ich gebe dir als Vergleich mal das Shining Force 3 deutsche Handbuch in die Hand. Das typische Sega-Handbuch. 8 Sprachen parallel nebeneinander, ja, abgedruckt. Schwarz-weiß, und alles schwarz-weiß, labbrig. Ey, wirklich. Also das hat mich bei Sega immer schon genervt. Selbst damals als Hardcore-Sega-Fan, der natürlich alles, was von Nintendo kam, erstmal scheiße fand, musste ich aber immer schon zugeben, dass was Anleitung und so ein bisschen Customer Service anging, das hatte Sega noch nie drauf gehabt. Ja, Sega hat Massen produziert eben für komplett Europa, und da gab es eben wirklich, das fand ich auch, war seit dem Master-System-Tagen eine Unsitte. Da war es vor allem bei Master-System auch noch irgendwie auf Kopierpapier draufgedruckt. Ja, wirklich. In blau, blau-weiß und so weiter. Auf einer Seite 8 Sprachen drauf in kleinen Spalten. Da kann sich ja gar keine Stimmung oder irgendwie dann sowas darüber aufbauen. Ich sehe gerade bei Dragon Force, das ist der erste General, der zur Wahl steht, heißt Wein. Mhm. Wieso denn nicht? Emo Japan. Wein. Nee, sieht, das klingt auch echt sehr cool. Also da hatte ich immer extrem Bock drauf. Auch hier heiß gemacht von so Vorabberichten im Sega-Magazin und Co. Damals hat man ja noch kein Internet. Da hat man sich absolut. Ja wirklich also, viele Zeitschriften gekauft. Da hat man seine Infos hergekriegt und von Titeln erst erfahren. Ja, aber ich bin irgendwie, ist es überhaupt hier rausgekommen? Dragon Force ist auch irgendwann hier rausgekommen. Mal? Es gibt auch eine PAL-Version davon, eine deutsche. Die ist Video-S-Version auch mittlerweile relativ selten, glaube ich. Ja, also da wirst du schon ein paar 50, 60, 70 Euro wahrscheinlich dafür los, wenn du dir das kaufen willst. Aber es kann sein, dass der Preis mittlerweile auch runtergegangen ist. Also ich habe es echt leider nie gespielt, obwohl ich mich immer voll drauf gefreut habe. Aber als es dann mal da war, in wahrscheinlich Stückzahl von 11 hier in Deutschland, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie nie dazu gekommen, mir das dann doch endlich mal zu kaufen dann. Aber doch, hätte ich garantiert geil gefunden, nach dem, was du so erzählt hast, Gregor, das klingt echt sehr cool. Was sehr schade ist eben, es gab davon eine Neuauflage für die PlayStation 2 in dieser ganzen Sega-Klassik-Serie in Japan, Sega Ages, glaube ich, hießen die Dinger. Echt, da war das drauf? Es gibt in Japan ungefähr so 30, 40 verschiedene einzelne Collections, zum Beispiel dann so, es gibt eine Sammlung, wo alle Wonderboy-Spiele drauf sind, eine Sammlung, wo alle Fantasy-Star-Spiele drauf sind, da habe ich eine Handvoll davon zu Hause, weil was die dort gemacht haben, war nicht nur die Japan-Version drauf, sondern alle Versionen weltweit. Du konntest auch mit dem auf der PS2 dann die Original-US-Spiele zum Beispiel spielen. Leider gilt das nicht für die Saturn-Geschichten. Dragon Force auf der PS2 dort mit sehr viel Zusatzmaterial, Bonusmaterial und auch sehr super umgesetzt, und dann leider nicht die US-Version, weil die anscheinend die Rechte noch bei Working Designs ein bisschen liegen. Ja, schade. Wer des Japanischen mächtig ist, ich glaube, die kriegt Dragon Force 1 und 2 für den Saturn, aber relativ günstiger als die US-Version und die PAL-Version, die mittlerweile recht selten sind. Also, und die Ages-Sachen auch nicht immer so leicht aufzutreiben sind, gerade die halt besonders... Ja, es geht. Also ich hab bei mir eben die drei wichtigsten für mich, die Wonderboy Collection, wo alle draus sind, die Fantasy Star Collection plus die Treasure Box. Also Gunstar Heroes, Alien Soldier und Dynamite Teddy auf einer Disc. Sehr gut umgesetzt. Und Fantasy Zone würde ich mir demnächst gerne nochmal holen. Das ist, glaube ich, auch ganz cool gewesen. Aber das nochmal als kleiner... natürlich, wir sind jetzt schon jede Menge an Spielen durchgegangen. Es gibt ein sehr, sehr großes und ich glaube das größte und wichtigste Saturn-Rollenspiel, wo man da hingehen kann. Da will ich gleich am Ende der Saturn-Ära gleich dann darauf hingehen. Aber es gab natürlich noch eine Handvoll anderer Sachen, die wir jetzt nicht ganz so groß im Detail besprechen müssen, die aber auch recht interessant und mittlerweile auch relativ selten gewesen sind. Ihr werdet wahrscheinlich nicht das Spiel hier gezockt haben, Albert Odyssey. Der gute Albert mit seinem eigenen Spiel. Ich fand den Namen schon immer so bekloppt, dass ich mir nicht vorstellen konnte. Das ist ein konnte. Sehr, sehr japanischer Name eben, Albert. Die Odyssee von Albert, nicht von Herkules oder irgendwie sonst wie. Auch hier, ich sehe gerade das Cover, die Farbgebung ist natürlich auch wieder diskutabel. Ne? In so einem knallpinken Leuchtdesign den Schriftzug da so drauf zu propfen. Ja, es ist viel von dem Original. Das sieht aber bunt aus, Gregor. Es ist nicht so besonders ultrabunt, muss ich sagen, innerhalb des Spieles. Albert Odyssey, kurz zusammenzufassen, ist kein großes Riesenhighlight, was die Rollenspiele angeht. Es ist ein recht klassisches Rollenspiel. Ne, hier, deine Eltern werden abgemurzt am Anfang des Spieles und dann jada, jada, jada, Rache üben und so weiter und so fort. War eines der relativ selteneren Spiele. Ist eines, was auch ebenfalls von Working Designs gemacht wurde. Das Besondere daran war, dass sie sehr, sehr an der Spielbalance gefeilt haben. Die haben die Zufallskämpfe wesentlich runtergeschraubt aus der japanischen Version und dafür die ein bisschen schwerer gemacht, damit du jetzt nicht alle 5 Sekunden dann kämpfen musst, sondern vielleicht mal alle 10. Oder hey, cool. Ja, aber immerhin schon eine Verbesserung. Was dem Spiel ein bisschen das Genick gebrochen hat, weswegen ich da auch nicht so warm geworden bin, Albert Odyssey, der Name, und die Ladezeiten waren leider sehr scheiße bei dem Spiel. Es ist ein 2D-Spiel, also ein komplett gezeichnetes und gerendertes 2D-Spiel, teilweise mit echt schönen Animationen, die drin sind, aber die wurden erkauft mit in die Kämpfe rein und aus den Kämpfen raus mit sehr, sehr langen Ladezeiten. Und wenn du ein Spiel hast, was sehr auf Zufallskämpfe dann setzt und basiert und du dann wieder warten musst und den Ladescreen dir anguckst. Mhm. Ja, ich sehe das Problem, ja. Ja, das ist das, was ein anderes Sega-Rollenspiel für mich komplett getötet hat. Marc weiß schon, welches ich meine. Ja, ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die man einfach mal so kurz erwähnen sollte, weil dieser Schritt, man hatte irgendwie eine bessere Grafik, man hatte tolle Zwischensequenzen, bessere Musik und sowas, alles bei den CD-Konsolen, die dann gekommen sind. Mhm. Aber die Ladezeiten waren gerade bei Rollenspielen, wenn man sich durch tausende von Menüs klickt, wirklich immer ein Punkt, so ein Knackpunkt, wo man sagt, so scheiße, es war bei Modultechnik echt geil. Ja, das ist auch sehr schade, auch wenn es wirklich als 2D-Konsole gedacht war, der Saturn. Wenn du mal ein volles 2D-Spiel hast, wie das hier ist bei Albert Odyssey, dass da ausgerechnet da die Ladezeiten so sind, wie hätte sich Sega das eigentlich gedacht? Na, wie willst du das eigentlich bewerkstelligen? Das muss man sich überhaupt öfter mal fragen, so in der Rückschau, ob nicht irgendwann mal beim Entwickeln von so einem Mega-Rollenspiel, ob nicht irgendjemand mal aus dem Entwicklerteam gesagt hat, ey Leute, wollen wir nicht eine Zwischensequenz cutten und dafür vielleicht mal die Ladezeiten um 5 Sekunden reduzieren? Also das war, also heute meckert man ja gern und behauptet, dass es nur noch um Grafik geht und Bombast und das muss immer geiler aussehen und Hauptsache, du bist erstmal weggeblasen und ob das eigentlich spielt, sich dann gut spielt, ist zweitrangig. Aber also, das ist kein Phänomen von heute. Das hat es früher auch schon gegeben, dass der Spielerkomfort und das gute Gefühl, das was beim Spielen, einfach ein bisschen über Bord geworfen wurde, nur damit sie halt noch irgendwie noch eine CGI- Sequenz irgendwo reinquetschen können oder noch einen krassen Hintergrund da reingedrechselt werden muss. Also, naja, auch da gab es ja auch Speicherkarten, also diese typischen RAM-Karten und so, gerade für die Geräte, sei es N64 oder auch Saturn, die man reinpacken konnte bei Prügelspielen halt sehr gut. Also, man sieht es hier, das ist zwar keine Speicherkarte, aber es ist mein Gamebuster, der in dem wohl schlechtesten Modulschacht aller Zeiten. Nennst du ihn Gamebuster? Ich nenne ihn Gamebuster, den ich in den Schacht einführe jedes Mal, wenn ich spielen will. Mann, du weißt auch vom niemand, Saturn. Du weißt auch niemand. Ja, nein. Eben, das ist ja das Problem, Gregor. Du weißt ja nie, wann Schluss ist. Gamebuster ist natürlich hauptsächlich eines dieser Cheat-Module, ne, wo du eigentlich deine Codes eingeben kannst. Was recht hilfreich bei dem Teil ist, beim Saturn neigt auch, ähnlich wie beim Dreamcast, die Batterie recht schnell flöten zu gehen mit dem internen Speicher. Ich kann hier auf dem Gamebuster meine Spielstände zwischenspeichern zum Glück und Importspiele damit spielen. Das war der Hauptgrund, warum ich das dann mir zugelegt habe. Der Schacht hinten beim Saturn ist leider sehr, sehr fehleranfällig. Der war vielleicht mal früher gedacht, dass du mal Spiele oder sowas drauf tun kannst, die nicht auf CD sind oder gegebenenfalls, was später gekommen ist, dass du dann durch Speichererweiterung die Ladezeit minimierst. Erst damit konnte ich SimCity spielen. Wurde teilweise nämlich nicht erkannt dann, wenn man es gekauft hat. Das stimmt, das war ein Problem. Ja, wo du speziell japanische Prügelspiele, also Saturn war sehr, sehr gut geeignet, bevor der Dreamcast dann gekommen ist, für die ganzen Marvel, Street Fighter versus Capcom und so weiter Geschichten gewesen. Die waren brillant auf dem Saturn. Brauchtest aber auch immer deine 1-4 Megabyte Speicherkarte, die du dann hinten reingetan hast. Tja. Und schon wieder geht ein bisschen Geld aus dem Portemonnaie. Albert Odyssey natürlich nichts von dem unterstützt. Auch ein eher ja, mittelmäßiges Spiel, das man nicht unbedingt haben muss. Jetzt wird Wolf ein bisschen im Strahl kotzen. Also wenn du dich schon ich sehe nur bunte Farben und Goldschrift. Sag, was du da siehst und liest dann den Namen vor des Spielers. Oh Nagellack, Gott, oder nicht? Ey, ich sehe hier drei Anime-Weiber proportional wie aus dem Fiebertraum gesprungen. Mit riesigen Augen haben Schwerter, die physikalisch so absolut nicht gehoben werden können von einer Frau. Und ich sehe extrem viele bunte Farben. Die eine hat einen Bogen und eine Brille, die andere steuert gerade einen Feuerball. Ja, und ich glaube. Wie heißt dieses Spiel, Wolf? Super. Nerds Wet Dream. Sagt mir nichts. Nicht den Untertitel. Nee, Magic Knight Ray Earth ist es, natürlich. Wenn ich schon die Bilder sehe. Nee, Alter, pack das weg, ohne Scheiß. Hikaru, Umi und Fu. Können wir bitte direkt über das nächste Spiel reden? Super. Leider müssen wir da ein bisschen uns darüber ausführen, weil ich finde dieses Spiel großartig. Habe ich mir gedacht. Was hat es verraten? Das Spiel ist das allerletzte Saturn-Spiel, was hier rausgekommen ist. Das allerletzte? In den USA. Ach, stimmt, und deswegen Europa. Sagt mir der Titel vermutlich von Working Design wieder. Genau. Mal, ich will mir nochmal die Bilder angucken. Also, guck du und wir führen es ein bisschen aus. Also, als Anime-Fan wirst du von Magic Knight Rails wahrscheinlich eh schon mal gehört haben. Ja. Eine große Serie von Clamp, das sind die Zeichnerinnen sozusagen, bekanntes Animationsstudio in Japan. Und die haben einen sechsteiligen Manga-Band rausgebracht vor etlicher Zeit. Magic Knight Rails über, was soll das anderes sein? Japanische Schulmädchen, die in einer Parallelwelt landen und dort. Der Manga selber hat sich ein bisschen dort so angefühlt, es war so eine Fantasy-Rollenspiel-Parodie ein bisschen. Zwar ernsthafte Geschichte und so weiter, aber hat dort mit den Klischees von oh guck mal, wir müssen einen Bogen finden und dann muss das passieren und dies und dies und dies. Ich wollte gerade sagen, das kann ja auch nicht ernst gemeint sein. Ich fand ihn recht unterhaltsam. Take damals. Control of a Trio of Righteous Babes. Huffy, Headstrong Hikaru, Spoiled Smarmy Umi and Bashful Brainy Fu. Ja, muss sehen, auch Working Designs hat sehr natürlich mit den... The Teenage Threesome, learn lessons about friendship, humility and love. Das war sehr schön, muss ich sagen. Was ist passiert damals in deinem kleinen Zockerzimmer, als das in Saturn war? Ich will das nicht weiter ausführen, sonst... Einführen. Ich mach's nicht kaputt. Nee, mach es ruhig auf. Da sind sogar noch alle Sticker vorhanden. Was für Sticker? Die Sticker im Handbuch natürlich. Ach nein, wirklich? Ja, es war vor allem auch hier, wir führen gleich dazu aus, also hier, schau es dir mal an. Kurz, also Magic Knight Rails war eben eine japanische Anime-Serie, die schon als Rollenspiel auf dem Super Nintendo mal umgesetzt wurde, ganz okay. Auf dem Saturn hat Sega selbst sich dem angenommen, daraus ein Spiel auf Zelda-Basis ungefähr zu machen. Es war ein Zelda-mäßiges Action-Adventure. Das gab es eigentlich nur exklusiv in Japan. Gab es keine Planung darüber, das rüberzubringen. Aber Working Designs war so in das Spiel sozusagen verschossen, dass sie sich das selber nochmal die Lizenzen geholt haben und damals, glaube ich, 3 bis 4 Jahre an der Lokalisation dran gesessen haben. Ja, das hat auch Sprachausgabe. Das war halt das Wichtige wirklich bei dem Spiel. Genau. Das gab es natürlich bei ein paar anderen auch, aber so extrem wie da selten. Und deswegen kam zum Ende der Saturn-Ära und ist nochmal so ein letztes Highlight. Es ist auch ein wirkliches Highlight. Also ganz unabhängig davon, ob du diese Anime-Thematik und so weiter machst. Magic Knight Rails war auf dem Saturn orientiert an der ersten Staffel der TV-Serie, glaube ich. Die dann die ganzen Ereignisse, die dort passiert sind, in Dungeons und Gegner und Städte und so weiter umgesetzt hat. Wie ich gesagt habe, das Spiel ist eigentlich so eine Art Zelda-Klon. Es ist sehr Zelda-mäßig aufgebaut. Ein bisschen, die Rätsel sind okay, die Kämpfe sind das, was da ein bisschen viel da ausmacht und die Story, wie sie dort erzählt wird. Und es ist echt ein sehr, sehr, sehr guter Zelda-Klon. Also für mich auch mit das beste Action-Adventure auf dem Saturn. Hat sehr, sehr viele, also die Grafik ist sehr, sehr schön umgesetzt, die Sprachausgabe sehr kompetent und sehr ausführlich gemacht. Sogar Working Designs hat etliche Sachen nochmal neu vertont, die in der japanischen Version so nicht gegeben sind. Die Mädels haben alle Tagebuch, die sie führen im Spiel. Mhm. Und das kannst du dir vorlesen lassen von den Sprecherinnen dort. Das gab es im Japanischen zum Beispiel nicht. Und ich spoilere jetzt mal hier eine Sache, weil ich glaube, das sind eh relativ wenige Leute, die es auch spielen werden können. Einer meiner liebsten Endboss-Kämpfe von allen Spielen überhaupt. Du spielst dort nämlich einen Vertikal-2D-Shooter als Abspannfight. Und das war echt großartig. Du denkst, jetzt kommt der große epische Rollenspielkampf und dann versetzt du dich in dein fliegendes Mecha-Raumschiff und dann ist das echt ein Vertikal-Shooter. Ja, vor allem, ich habe das nicht zu Ende gespielt und als du mir das erzählt hast, ich habe das auch jetzt nicht irgendwie nachgeschlagen nochmal oder so, da dachte ich auch so, okay, ja, hat man damals dann wohl verpasst, leider. Ey, also wer Magic Knight Trials, wer da an eine Version da mal rankommen kann und es ausprobieren kann, als Anime-Fan kann man damit nicht viel falsch machen. Es ist ein geiler Zelda-Klon an sich. Ja, aber also ich weiß. Ich wollte sagen, ich glaube, man muss auch wirklich Anime-Fan sein. Also über die Qualität des eigentlichen Spiels kann ich und will ich ja gar nichts sagen. Läuft ja gerade Blut aus den Augen? Nicht nur aus den Augen, aus allen Körperöffnungen. Ja, das Parfüm von Lady Gaga, Blut und Samen. Okay, und ab jetzt können wieder Kinder zuhören, wenn ich sage. Nee, also das Spiel an sich, das mag ja cool gewesen sein und der Bossfight, so 2D-Shooter, ist ja auch eine geile Idee, also will ich gar nicht absprechen, aber das ist wirklich, das ist so dermaßen Anime, Manga, Japano-mäßig. Also ich persönlich, mir ist es einfach zu krass so. Ja. Und ich finde es auch, jetzt muss ich mich mal selbst rechtfertigen, ich finde es auch eine legitime Aussage, wenn man sagt, dass ein der Stil von irgendeinem Medium einfach gefällt oder eben auch nicht gefällt. Also so wie. Ja, aber als Sega-Fanboy, da frage ich mich so, wo sind denn die ganzen coolen westlichen Spiele, Herr Wolf? Sega hat alles selber gemacht. Eben deswegen. Also. Und das ist ja klar, dass dann der Stil dann so auch dementsprechend ist und dass es da irgendwie nicht. Ja, aber es gibt ja Japano-Gedöns und es gibt ja Japano-Gedöns. Also guck dir mal Super Shinobi an, das war auch Ninja, das war hardcore japanisch. Aber trotzdem war das noch cool und es hatte so einen gewissen Biss noch, so weißt du, das fand man geil. Und das ist halt, das ist halt so dieser typisch extrem bunte Anime-Matsch, den ich irgendwie so als 10-Jähriger schon bei RTL 2 morgens gesehen habe. Und mir gefällt es halt einfach nicht. Also irgendwann habe ich die Schnauze voll davon gehabt. Und deswegen fand ich es auch ab einem gewissen Punkt sehr schwer, da wieder reinzukommen und habe es bis heute nicht mehr geschafft. Hey, da braucht ihr, also da musst ihr auch keiner einen Vorwurf dann so machen. Ach, die kommen sowieso, Gregor, mach dir keine Sorgen. Die kommen sowieso. Ich werde jetzt sehr belehrt. Ich twitter gleich da. Dann kommen sie alle zu dir, die ganzen Nerds. Du alter Spacken. Ja, aber ehrlich. Nee, wer wirklich mit diesem Ultra-Zuckerguss zurechtkommt bei Magic Knight Rares, findet darunter eben ein echt schönes und brauchbares Spiel. Hier und da auch ein bisschen mal längere Ladezeit. Die fand ich aber da auch nicht so schlimm. Und eben schön, viel überraschend, gutes Gameplay, gut umgesetzt. Ein bisschen schade, der Saturn, was wir nicht technisch aufgeführt haben, der Saturn hatte leider die Videofähigkeiten, die waren nicht so berauschend, wenn du dort Videosequenzen hattest. Da brauchtest du teilweise für manche so eine Extrakarte, die du dir dort einbaust, damit die qualitativ besser ausschauen. Haben die wenigsten Spiele unterstützt leider und eine Handvoll Sequenzen aus der Anime-Serie hier, die drauf sind, die sehen leider recht schlecht aufgelöst und grob aus. Ja, aber ich meine, das muss auch auf eine CD raufpassen. Also weißt du, das ist ja immer... Auf der Playstation hat es ja auch raufgepasst, ne? Muss er auch sagen. Ja, weil Sony alles so toll kann. Fanboy! Gehen wir jetzt zum Kronjuwel unter den Saturn-Rollenspielen rum. Eines der Spiele gehört zu meiner ewigen Top 10, ist dort drin, ist eins, wo ich nie gedacht hätte, dass das als Konzept überhaupt funktionieren kann. Diese Flirtgewitter. Flirtgewitter 2. Ja, jetzt erst recht. Das ist so schlimm. Jetzt erst rein. In jedem dieser Rollenspiel-Podcasts, da gibt es immer ein Spiel, wo ich dann, glaube ich, immer den Stein der Schande tragen muss. Letztes Mal war es Chrono Trigger und jetzt das oder so. Ja, aber hier ist es ein bisschen verständlicher, wenn du das nicht gespielt haben solltest. Ich weiß, Wolf, dass du die Chrono Trigger nicht gut mag? Ich sag dazu lieber nichts, sonst kommen noch mehr Fanboys. Gespielt. Was? Ich hab's immer angefangen zu spielen, aber ich bin da nie so... Ey, ich auch nicht. Deine Mutter hat's auch immer angefangen. Ey, Marc, ja? Ich hab nicht mal Secret of Mana gespielt. Was soll ich sagen? Ja. Oh, sauber. Es gibt noch jemanden, der viel schlimmer dran ist als ich. Ey. Ja, aber das ist ja auch nicht... Dafür ja gibt es garantiert Leute, die... Ich bring's ein drittes Mal ran, die noch nie Super Shinobi gespielt haben. Die sollten sich verschämen. Guck mal, so. Was? es gibt bei jedem Zeug, für das er sich schämen kann. Ich schäme mich zum Beispiel nicht dafür, dass ich noch nie eine Minute Call of Duty 4 gespielt habe. Ja. Und ich habe das letzte Halo, was ich... Siehst du, und da würdest du ja vermutlich auch sagen, also da könnte man jetzt diskutieren, dass das echt geil ist und absolut, in den Grenzen seines Genres irgendwie das Beste ist. Aber du sagst ja vielleicht, ey, ich habe weder Bock auf Shooter, noch habe ich Bock auf diesen ganzen Style, auf dieses militärische Gehabe dahinter. Und eben, Das ist halt relativ salonfähig. Also es ist leicht jetzt, sich von gewissen Genres fernzuhalten, weil man sagt, boah, nee, ich kann es einfach nicht mehr sehen, mach doch mal was Neues. Und genau dasselbe sag ich persönlich so für Final Fantasy und Co. So, absolut. Also und bevor mehr sage ich gar nicht da. Genau, will ich und Absolut, ich weiß dadurch, dass ich ja auch einen jetzt nicht so super massenkompetitiven Spielegeschmack habe, was jetzt hier die westlichen Sachen dort angeht. Wenn ich jetzt anfangen würde und mich darüber lustig mache, oh, du magst dieses Japano-Spiel und so weiter dort nicht, dann da hast du genau so das Recht, sich darüber lustig zu machen, dass ich nach dem ersten Halo keins mehr angefasst habe. Ja, genau. Na? Also was soll man machen? Also manche Leute haben Bock auf Halo und die anderen nicht. Und genauso ist es halt mit jedem Genre. Okay, worüber wollen wir reden? Worüber wir reden wollten, wohl ja eines der seltensten Spiele, was es auf dem Saturn gibt und auch eines der besten, das vielleicht beste Spiel Saturn, das beste Rollenspiel, was Sega hier rausgebracht hat, ist, ich halte hier die beiden Packungen hoch, die vier Discs beinhalten, Panzer Dragoon Saga. Ey, das ist wirklich das einzige Spiel bislang aus der gesamten Reihe, bei dem ich wirklich, wirklich traurig bin, dass ich es nie gespielt habe. Ich habe wenigstens zugeguckt dabei, aber ich habe es nie selber besessen. Du guckst gerne mal zu dabei, ja. Ne? Naja, in seinem Alter macht er das gerne, glaube ich. Wie er da schon sitzt, der kleine Lustmolch. Nee, das ist aber absolut, das ist so ein Spiel gewesen, da muss man vielleicht ein bisschen Glück gehabt haben, um damals in Besitz von einem zu kommen. Ist ein Spiel natürlich basierend auf der Panzer Dragoon Serie, haben wir im Podcast schon das davon ausgegraben in der Sendung. Ich werde das ausgegraben nochmal verlinken, Wolf. Haben wir damals zusammen. Ach, das war so. Stimmt, ich habe es für so dich aufwendig, da saß ich vorm Fels. Du saßt vorm Fels und ich habe für dich eingespielt, Panzer Dragoon 2, weiß ich noch. Ach, herrlich war es, ja, genau. Dein Freund und, der Fels. Im Grunde, die Panzer Dragoon Spiele sind im Grunde eine 3D-Shooter, naja, Flugshooter-Serie. Ne? Du hast deinen fliegenden Drachen und kannst dann an Fadenkreuz bewegen, den Drachen auch ein bisschen und Sachen abschießen. Du kannst dich um den Drachen drumherum drehen und es ist so eine schönere Form als diese selbstablaufenden 3D-Baller-Shooter. Ne? Ein Rail-Shooter, so richtig. Ein bisschen variabler Rail-Shooter, dadurch, dass du es hin und her bewegen kannst. Panzer Dragoon selber hatte zwei Teile auf dem Saturn, 1 und 2, klar, sogar Panzer Dragoon 2 mit deutschem Buchstaben genannt überall. Es gab später eine neue Version Panzer Dragoon Orta als Shooter für die Xbox, was auch ein sehr brillant ausschauendes Spiel war. Geil, das ist super. Hammer. Ja, das Ding sieht, ich weiß nicht, ob das auf der Xbox 360 emuliert werden kann, also ob es dann darauf läuft, weil ich meine Version nicht mehr zu Hause habe, aber wenn ihr das irgendwie spielen könnt, ey, eines der besten Xbox 1 Spiele auf jeden Fall. In dem Zusammenhang Panzer Dragoon Saga war der Versuch von Sega, diese Action-on-Rail-Shooter-Geschichte mit einem Rollenspiel zu verbinden. Zwei Genres, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie zusammenpassen, aber wie die Faust aufs Auge. Ich habe echt noch nie gesehen, dass da so ein Genre-Mischmasch so gut funktioniert, wie es hier ist. Hast du es durchgespielt? Ich habe es durchgespielt. Ich habe es zweimal durchgespielt mittlerweile über die Jahre. Das erste Mal war auch ein sehr prägendes und sehr flashendes Erlebnis einfach. Vier Discs hat dieses Spiel. Das Spiel dauert 8 Stunden. Ja? Das heißt, man sieht... das komplette Spiel dauert 8 Stunden? Ja, das komplette Spiel dauert 8 Stunden. Trotz 4 Discs. Da ist eine leider qualitativ eben dadurch, dass die Videofähigkeiten des Saturn nicht so gut sind, nicht so groß vorhandene Qualität, was so die Videosequenzen angeht, aber es ist gefüllt mit gerenderten Videos, mit Sprachausgabe ohne Ende. Sprachausgabe, die vor allem in der Kunstsprache dort stattfindet, des ganzen Panzer Dragoon Universums. Also es ist teilweise fast komplett vertont, mit Ausnahme einer Handvoll Dialoge, die du in den Städten hast, wenn du herumläufst. Aber komplett vertontes, visuell sehr, sehr beeindruckendes Spiel mit vielen Dungeons, mit einer sehr, sehr aufwendigen und teilweise auch komplexen Story, das typische On-Rail-Shooter-Gameplay mit dieser Story verbunden hat und eben einen der besten Kampfsysteme, die ich dann auf dem Saturn auch dort gesehen habe. Es ist ein rundenbasierter Shooter, ja. Also innerhalb der Kämpfe, du hast dann Zufallskämpfe, wenn du dort herumfliegst und die sind natürlich alle in dem Areal, wo du herumfliegst, dann auch sinnig dort eingebaut, nicht nur, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt schon wieder der und schon wieder und das. Alle Taktik, die du kennst normalerweise von dem Echtzeit-Gameplay, was du hast, dass du um die Gegner herumfliegen kannst, positionieren kannst, nach oben schießen, nach unten schießen, Smart Bomb und so weiter loslassen. Das ist in einem rundenbasierten Active Time Battle, ähnlich wie bei den Fantasy-Spielen. Du hast einen Balken, der sich aufbaut und hast dann das Menü, womit du deine Aktion auswählst, kannst dich um die Gegner herumbewegen, hoch, runter und da sind so viele ultra geile taktische Kämpfe dann damit möglich. Nicht nur bei den normalen Gegnern, die Endgegner sind alle großartig. Du kämpfst gegen riesiges Getier in einem Wald, was dich angreift, gegen Luftschiffe, gegen andere Drachen und so weiter und so fort. Hast innerhalb der Dungeons, dadurch, dass du als Flugdrache unterwegs bist, also du spielst den Hauptcharakter eigentlich, der dem Drache gehört, Edge, immer wieder ein klassisch tausendmal benutzter Name, der anfangs des Spiels dann seinen den Drachen bekommt und auf den, ich hatte gerade ein sehr, sehr schlechtes Wortspiel im Kopf, auf den, er will Rache üben, also geht er auf den Drachefeldzug. Mhm. Ist echt schlimm, ne? Der Rache-Drache. Mhm. Nein, am Anfang werden viele seiner Kollegen umgebracht, das ist Minenarbeiter. Vater erfindet diesen Drachen und geht auf Rachefeldzug gegen das Imperium, ja, mit Star Wars-Anleihen und so weiter und so fort. Dadurch entwickelt sich eine sehr, sehr, ich will das Wort episch vermeiden, ne? Es ist auch nicht wirklich dann episch im klassischen Rollenspielsinne. Es ist eine aufwendige, komplexe Story und vor allem dank 8 Stunden auch nicht zu lang und nicht überladen. Jeder Part, jeder Dungeon, jeder Dialog fühlt sich cool an, ist mittlerweile optisch sehr veraltet. Also ich finde es schade, dass du es damals nicht spielen konntest, Wolf. Ja, ich auch wirklich. Weil das ist ein Ding, ich weiß nicht, ob man heutzutage noch so wirklich richtig gut reinkommen kann. Die Optik ist schon sehr, sehr veraltet, speziell was die gerenderten Sachen und so weiter dort angeht. Und das ist ja besonders schade, weil gerade die Optik, also beziehungsweise es war ja nicht nur die Optik, sondern diese generelle Atmosphäre, die war es ja, die Panzer Dragoon immer so besonders gemacht hat. Also wenn man jetzt von Panzer Dragoon, von der gesamten Spielereihe, noch nie irgendwas gehört hat, aufgrund nur deiner Beschreibung, könnte man denken, also bei Drachen denkt man halt irgendwie erstmal an den typischen, naja, Fantasy-Drachen, so grün mit Schuppen und großen Flügeln, der spuckt Feuer. Man kämpft gegen das Imperium, da denkt man jetzt auch irgendwie halt an den bösen König, der auf seinem Thron sitzt. Aber Panzer Dragoon, das war immer eine sehr, ja, ich sag mal so, unweltliche Atmosphäre. Das war halt irgendwie echt quasi eine ganz andere Dimension. Also wie du schon gesagt hast, es hat eine eigene Fantasiesprache. Du wusstest nie so ganz genau, was der Hintergrund dieser ganzen Mythologie ist. Das war teilweise gerade auch im ersten Teil wirkte die Welt so ein bisschen tot, so als wäre es hatte kaum was, noch, ja, auf jeden also Fall. Also wie so ein Traum, so ganz seltsam, man kann es auch wirklich nicht beschreiben. Es hatte ganz eindeutig japanische Einflüsse, aber es war sehr, sehr künstlerisch dabei. Ja, also ja, genau. Modernerer, also eher schon Richtung so auch für eine Figur, ne, vielleicht wie Ico oder so irgendwas, würde ich sogar schon vielleicht sagen. Ja, das Universum vielleicht, einfach der Ansatz des Universums, also, würde ich sagen. Panzer Dragoon war jetzt nie so ein Spiel, wo es heißt, du bist Königssohn der und der. Steig auf deinen getreuen Drachen und vernichte den bösen König. Der hat nämlich andere Dorfbewohner getötet und ist hinter dem Kristall des Lebens hinterher. Also so war es nie, sondern du wurdest irgendwie da reingeworfen. Es gab kaum wirklich Story-Hintergrund. Du hast dich so langsam getastet, was das eigentlich alles sollte und inwieweit das zusammenhängt. Das war sehr, sehr mythologisch. Es hatte immer so eine gewisse, ja, so eine ätherische Stimmung. Zumindest für mich so was sehr. Ja, ich habe das immer wie so ein bisschen in so einem Traum erfunden, so eine sehr unweltliche Atmosphäre. Ja, du siehst sehr schön an dem Beispiel, also Panzer Dragoon Universum, dass du mit einem fast schon ordinären Fantasy-Thema, was etwas ist, was mir vor allem heutzutage sehr, sehr viele westliche Rollenspiele verleitet, ich kann es nicht mehr hören. König XXX aus dem Land YY schickt dich auf Reise, um Prinzessin VVV zu retten. Das sowas wie Oblivion eben hat mich total überhaupt nicht angemacht, weil das so für mich so nach Schema F klang. Hey, Moment mal. Hey. Das war Oblivion. Jetzt muss ich aber mal meine dicke Keule auspacken und ihr wisst genau, was ich damit meine. Was denn? Meiner Meinung nach. Ja, genau. Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Ja. Also das kann ich ja auch völlig nachvollziehen. Eben. Also ich habe ja jetzt vor, weiß nicht, war letztes Jahr, habe ich auch das eine Stunde mit Two Worlds 2 gemacht und das war irgendwie schon nett, das hat mir auch Spaß gemacht, aber das war wirklich so Fantasy, die sich seit Herr der Ringe nicht einen Millimeter weiter bewegt hat. Orks, Elfen mit spitzen Ohren und die Elfen sind natürlich alle schlank und gewandt und sind Bogenschützen. Später tauchen vielleicht sogar noch Zwerge auf, ich weiß nicht, aber es hätte eigentlich überrascht. Also, und deswegen kann ich völlig nachvollziehen, Gregor, wenn du davon echt die Schnauze voll hast und da überhaupt keinen neuen Impuls mehr entdecken kannst. Genau, also, das genau, ist ja genauso legitim, wie ich sage, so Final Fantasy ist halt auch mal dieselbe absolut, Scheiße. Absolut. Wenn es dann irgendetwas gibt, wie mit was Etablierten bei Panzer Dragoon da was Spezielles draus zu machen, es hatte schon fast ein bisschen was gereicht und auf einmal ist es wieder interessant. Ich habe auch, ich sag nichts gegen Oblivion, das Spiel selber. Ich fand Fallout brillant, Fallout 3. Habe ich ohne Ende dann Zeug dort gezockt. Einfach dort, weil das Szenario für mich noch nicht so verbraucht war. Ey, ich habe letztens erst New Vegas durchgespielt. Ungefähr 100 Stunden, Alter. Ja, siehst du? Das war echt krass, aber es war geil. Das sind eben gute, fesselnde Sachen. Ja, oder auch Mass Effect. Allein Cypher ist zwar auch schon ein bisschen dann benutzt, aber innerhalb der Rollenspiele. Aber da habe ich auch mich wesentlich besser reinfuchsen können und mein Interesse höher gehalten, als wenn es jetzt wieder Fantasy XXY gewesen wäre. Panzer Dragoon fällt da ganz gut eben rein in dieses Schema, dass du es nicht. Ja, so beziehungsweise hast. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist immer so ein bisschen dazwischen. Es ist jetzt nicht so Japano-Gedöns-mäßig wie ein paar andere Titel, über die wir schon gesprochen haben. So diese typische bunte, coole Augenoptik, rette das Königreich vor dem bösen Imperium. Es war eindeutig ein japanisches Spiel, aber hatte auch westliche Einflüsse und daraus hat es einen ganz eigenen, sehr individuellen Mix kreiert, den glaube ich aber auch nicht alle unbedingt verstanden haben. Nee, also, absolut nicht. Also, aber ohne dabei diese Emo-Schiene zu fahren, die dann später dazu gekommen ist, das ist halt wirklich das, in die Richtung hätte es weitergehen können, das hätte man sich gewünscht dann. Ja, absolut. Ja. Ja, aber vielleicht war das auch so ein bisschen das Problem von Panzer Dragoon, dass man es eben nicht sofort verstanden hat. Also ich meine jetzt nicht intellektuell, sondern einfach, du siehst ein Spiel und also ich bin davon echt überzeugt, das ist so wie bei Filmen oder Musik oder Gemälden oder Menschen, der erste Eindruck, so du kannst innerhalb von ein paar Sekunden entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht. Also ich glaube, das merkst du sofort intuitiv. Du kannst natürlich dich dann noch reinfuchsen und die Feinheiten rausfinden, aber ich glaube, es gibt so Spiele, da guckst du 5 Minuten zu und du weißt, nee, irgendwie, das spricht irgendwas einfach nicht an. So, das bringt nichts in dir zum Schwingen. Und Panzer Dragoon und hat... Vielleicht hat der Panzer Dragoon das Problem. Absolut. Panzer Dragoon hat, glaube ich, einfach dadurch, was auch auf das Rollenspiel auch sehr, sehr gut umzusetzen ist, es hat in Kauf genommen, dass der Zugang nicht so leicht sein kann. Ja? Entweder kapierst du es oder kapierst es nicht. Und Panzer Dragoon Saga selbst auch, das ist ein Spiel, entweder kapierst du es oder kapierst es nicht. Es ist teilweise überkomplex mit den Ideen, die dort verfrachtet werden innerhalb der Story und es erklärt auch nicht viele Sachen, manchmal die gegen Ende hin passieren. Es lässt einige Stränge offen, die dann beantwortet werden konnten. Also es ist viel Zeug, wo du dann irgendwelche Reibungspunkte findest. Das Erlebnis an sich war aber so einzigartig und so flashend, einfach was du dort da alles gemacht hast und so abwechslungsreich gemacht worden, dass ich auch, also für mich, ich schwärme mit in höchsten Tönen immer noch heute davon. Na, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man heute dann noch mit dem gleichen Auge da dran gehen kann, weil so viel, besonders was die Technik angeht. Bitte neu rausbringen in HD. Ja, absolut. Das wäre wirklich so. Ohne Scheiß, würde ich sofort wieder reinmachen. Gesagt, aber das heißt wieder, das erste Mal. Ja. Wie gesagt, wenn Sega leider nicht den Source Code verloren hätte und dadurch keine Remakes oder Updates möglich sind. Neu schreiben. Koreaner holen und dann schreibt hier. Wie schwer kann das sein? Programmieren es einfach nochmal neu. So von wegen Nachholen und so weiter, das wird bei Panzer Dragoon Saga leider relativ schwer werden. Ich habe damals Glück gehabt und das hier in einem Laden, man sieht es auch leider nicht ganz komplett. Ich habe hier nur die 2 Spieleverpackungen, wo die 4 Discs drin stecken. Es gab noch einen Pappschuber dazu, den ich damals nicht bekommen habe, aber ich habe das Spiel für 70 Mark kaufen können damals. Das war ein Schnäppchen, ne? Ja. Aber Glück gehabt, weil wenn ich mittlerweile das mir kaufen würde, Panzer Dragoon Saga wird gehandelt, speziell im kompletten Zustand mit allem drum und dran, so bei 300 plus Euro. Krass, ne? Was auch angesichts der Stückzahl, die produziert wurde, es gibt glaube ich insgesamt so rund 15.000 bis 20.000 Exemplare weltweit. Für jeden Markt so 5.000 plus ungefähr. Ja, es gibt 5.000 japanische Spiele, 5.000 Euro Spiele, wie die Version, die ich hier habe, und US-Spiele dann noch, weil Sega war da auch schon am wir geben den Saturn auf, in dem Modus, und hat einfach das nochmal kurz rausgeschoben. Ne? Also ihr habt es gehört, falls ihr mal bei Gregor einbrecht, lasst den Monitor stehen und den Rechner, nehmt einfach Panzer Dragoon Saga. Ja, Panzer Dragoon Saga ist wahrscheinlich mehr wert als mein Rechner da. Eben, genau, deswegen. Lasst den ganzen anderen Mister Pornos habt ihr auch auf eurer eigenen Platte, nehmt Panzer Dragoon mit. Ja. Ja. Das wären in dem Zusammenhang die wirklich wichtigen Saturn-Rollenspiele gewesen. Die habe ich vergessen noch. Beim Saturn, das ist mir nämlich aufgefallen, als wir auch und die Liste schon mal reingeguckt haben. Ja. Princess Crown. Da wäre ich gleich nochmal drauf zu sprechen gekommen. Lass mich doch einmal ausführen, okay. Marc. Du mit deinem Kinderspiel. Wie sich verschwöre, schieße ich schon angrinsen jetzt. Es gab natürlich einige Japan-exklusive Sachen, die wir hier natürlich jetzt hier nicht aufgeführt haben, die natürlich unter Kennern dann dran sind, da zu sagen, zum Beispiel sowas wie ein Wachenröder, ein Wiederspiel mit dem deutschen Namen, ein japanisches Strategiespiel, oder Princess Crown, wo du gerade hier darauf ansprechen lassen wolltest, der erste Teil von Odin Sphere, glaube ich, ist Odin das. Odin Sphere, genau, von den Vanillaware-Leuten. Und ist halt auch damals schon mit dieser klassischen, wirkt das mal so wie Scherenschnitt-Grafik, halt in schönem Bunt und mit großen Figuren und ein 2D-Rollenspiel, halt irgendwie auch ziemlich ungewöhnlich von der Optik her. Ist aber auch, glaube ich, schwierig aufzutreiben überhaupt. Es gibt ja ein PSP-Remake, glaube ich, für die Leute, die es auf Japanisch dort spielen wollen, eben 2D. Ich weiß, Odin Sphere war ja 2D mit Jump'n'Run-Elementen, das ist außer wie so ein super High-Quality gezeichnetes 2D-Jump'n'Run. Muramasa war später für die Wii gekommen, ist mit mehr Action und weniger Rollenspiel-Elementen. Gab es dafür, wie gesagt, auf dem japanischen Saturn einige Sachen, die nur dort rausgekommen sind. Sakura Wars, was ich dann endlich auf der PS2 zu spielen bekommen habe, war auch so der heilige Gral der Strategierollenspieler damals, mit noch sehr, sehr viel mehr Japano-Kitsch, wo es dann... Noch bunter für dich, Wolf. Oh Gott! Ja. Ich brauche mal eine Insulinspritze. Nee, aber das war so ein Ding, was auch ich hätte immer gerne spielen wollen, aber was nur in Japan dort rausgekommen ist. Immerhin haben wir dann Shining Force 3 und solche Geschichten bekommen. Dort Sakura Wars mit durch die Elemente, dass es quasi nicht nur Strategiespiel, sondern auch Dating-Simulation gewesen ist. War nie wirklich ein Kandidat dafür. Oh, lass uns das bitte nicht vertiefen. Wer rollt denn da die Augen? Nee, wir brauchen das nicht. Ich hätte zum Beispiel auch immer gerne Tengai Makio 4, das Spiel sehr, sehr gerne gespielt. Das ist eine Far East of Eden, glaube ich, hießen die Spiele, wenn sie hier rausgekommen sind. Da muss man sich vorstellen, 2D-Rollenspiel, Tengai Makio 4, wie sich die Japaner Amerika vorstellen. Die haben ein Rollenspiel gemacht, das im Amerika der Gründerzeit, glaube ich, gespielt hat. Und das werde ich jetzt hier auch im Beitrag nochmal verlinken, den Trailer und vor allem die Weltkarte. Die Weltkarte, du bist nämlich in Amerika herumgelaufen, so stellt sich Japan Amerika vor um den Jahrhundertwechsel des 20. Jahrhunderts. Da hast du so sehr simplifiziert, guck mal, da oben ist irgendwie New Yorklandien und unten ist dort, da sind die Indianer und dies und jenes. Und es war so eine, das schien immer so, so ultra schräg für mich. Ich hätte es gerne mal gespielt. Leider gibt es da auch keine US-Version davon, weder auf der PSP-Remake noch auf dem Saturn, was gewesen ist. Das letzte, was wir reinschmeißen wollen würden, Soul Hackers, kurz erwähnt, bla bla, Grandia. Nein, abgehakt. Einfach abgehakt, ja. Ich habe da auch jetzt nicht so den Nerv, über Soul Hackers lange zu reden. Grandia ist ein Spiel, was natürlich nachher auf der PlayStation 1 nochmal rausgekommen ist. Aber das galt lange Zeit lang, weil das eben das große Saturn-exklusive RPG, was es in Japan gegeben hat. Also das Spiel, das man gerne haben wollen würde. Warum gibt es Grandia nicht als US- oder Euro-Version? No? Kannst du ein bisschen ausführen, Marc? Ja, ich habe den anderen Teil dann lieber gespielt. Ich fand den ersten halt auch ganz nett auf dem Saturn, aber war für mich jetzt auch schon, weiß nicht, da war ich vielleicht auch schon auf dem Absprung irgendwie in andere Gefilde, dass ich die nicht richtig so wahrgenommen habe. Also ich weiß, dass er halt irgendwie super, super beliebt ist bei vielen Rollenspielern, aber es war für mich jetzt, da fand ich den zweiten weitaus interessanter. Da kommen wir gleich dazu zu sprechen. Wir werden über Grandia jetzt dann in späterer Runde auch ohne Wolf bei den PlayStation-Rollenspielen dann in Ruhe dann ausführlich drüber quatschen. Was? Ohne mich? Wollt ihr mich rausschmeißen? Wir wollen nicht extra, obwohl du Grandia einmal dran vorbeigelaufen bist. Ich laufe doch gerade erst warm. Nee, ich glaube, es gibt genau noch ein Spiel auf deiner Liste, zu dem ich noch was sagen kann. Ich glaube, ab da bin ich dann raus, oder? Ja, da werden wir da auch gleich drauf hingehen. Dann können wir dann schauen. Lass uns in die Und dann muss ich zu meiner Final Fantasy Convention. Genau, ne, du musst dich ja noch verkleiden als Lulu. Als wer? Ach, google das. Nee, sag mal, Lulu. Wer? Als Lulu. Lulu? Wer ist Lulu? Google das einfach und dann findest du es. Yuna? Nein. Nein. Squall? Ich hab ja, muss ich nochmal sagen, ich hab ja Final Fantasy gespielt, zwei Teile. Ich hab dem eine Chance gegeben. Klar, nämlich, die zwei, die acht, taugen wahrscheinlich. Ja, vermutlich sind es genau die, die alle total scheiße finden jetzt, nämlich 8 und 10. Zufälligerweise die jetzt vielleicht nicht so hardcore japanisch waren, aber ja. Also ich hab's ja wenigstens probiert. Na egal, weiter. Egal, aber darum, wir haben uns eh schon vorab alle entschuldigt. Unser Meinung nach alles. Ja, genau, alles immer unsere alles Meinung nach. Immer unsere Meinung dort gewesen. So, damit wären wir auch am Ende dieses Plauschangriffes angelangt. Es war doch ein wesentlich ergiebigeres Thema, als ich eigentlich gedacht hätte, also Sega-Saturn-Rollenspiele. Deshalb war die Entscheidung, diesen Cast auszugliedern aus dem normalen Rollenspielablauf, also da keinen separaten 32-Bit-Podcast zu machen, sondern sich zu spezialisieren auf Saturn und auf PlayStation-Rollenspiele, denke ich mal, die ganz richtige Entscheidung. Wir werden die Reihe mit den RPG-Podcasts natürlich fortführen. Also nach dem Saturn wird ein separater Cast folgen über Dreamcast und N64 und danach die fast schon obligatorischen Casts mit der PlayStation 1 und PlayStation 2-Ära sowie das, was danach kommt. Diese Sachen werden wir aber natürlich wahrscheinlich erst recht viel später abfeiern. Da haben wir noch genug Zeit, um uns sehr ausführlich dem zu widmen. Was ich am Ende dieses Casts nochmal machen wollte, das ist beim ersten Rollenspiel-Podcast schon dem Feedback nach ganz gut angekommen und ich muss sagen, ich habe es mir einfach im Hintergrund auch immer recht oft angehört. Ich hatte beim letzten Cast ein Medley mit Super Nintendo und Mega Drive Rollenspielmusiken gemacht und das werde ich diesmal auch tun. Also wer nach dem Abspann oder dem Bumper-Out dann dranbleibt, wird noch ein bisschen hübsche Videospielmusik zum Träumen, glaube ich, habe ich gesagt. Genau das. Wird hübsche Videospielmusik zum Träumen sich ein bisschen anhören können. Deshalb viel Spaß beim Zuhören, wenn es macht. Wenn nicht, bis dann. Im Namen von Wolf und Marc verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Thank you. 影に Thank you. 魂込めた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタ四郎。テニスやカラオケ、ナンパにクラブ、放課にすることあるだろうが、群れなきゃ遊べぬ奴らには心に問いかけるぞ。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタ四郎。若者よ、真剣に取り組んでいるものがあるか。命がけで打ち込んでいるものがあるか。セガサタン四郎、指が折れるまで、指が折れるまで。刹那の快楽追い続けても、虚しい余生が残るだけ。とことん極めぬ奴らには体に叩き込むぞ。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタ四郎。青い大空、白い夕日も、真っ赤にたぎる遊びの地。途中で投げ出す奴らには体で覚えさせるぞ。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタ四郎。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタ四郎。 Keiner macht ihm was vor. Immer der richtige Schuss, immer zur richtigen Zeit. Super Fußball, fairer Fußball. Er ist unser Torschützenkönig und Held.